Hallo, und hier ist wieder die Sonderschule für Film und Fernsehen nach langer Abwesenheit. Hört euch mal Alex an, sag mal was. Hallo, ich bin wirklich Alex, ich schwör's. Hey. Auch das ein Grund, unsere Pause zu erklären. Heute am Valentinstag, dem 14. Februar 2017, den Tag der Liebenden, mit ganz einer genau. Ganz besonders erlesenen Auswahl, nämlich Blame It on Rio aus dem Jahr 1983, wer weiß. Weißt schon. Kinder, bitte probiert das nicht zu Hause. Um Gottes Willen. Wie dreckig diese Lache auch klingt. Ist genau richtig. Das hier ist die Geschichte von einem braven Mann. Wann immer Not am Mann ist, na, da muss der Arme ran. Denn wenn das Klo verstopft ist, die Badewanne leckt. Wenn die Familie bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt, dann heißt es Papa vor, da rufen sie im Chor. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Thank God for him. Ja, der Papa. Gute Liedauswahl auch. Ich weiß. Ich wollte die Folge seit Oktober machen. Aha, ja, und ich bin auch froh, dass wir froh. Und dann haben wir Schocktober eingeschoben. Seit September gärt das. Ich habe seit September quasi die Musikauswahl für diese Folge gemacht, die nur aus diesem einen Lied besteht. aber das habe ich mir sehr, sehr lange durch den Kopf gehen lassen. Hat sich aber gelohnt. Ich wollte, gut, ja. Ich wollte halt gerade sagen, ich bin froh. Schwachsinnig, das hier alles mit Selbstlob anzufangen, aber wenn wir schon mal so einsteigen, warum soll ich es nicht annehmen? Nee, ich freue mich halt immer, also ich frage ja nicht immer vor nach der Liedauswahl und oft sind da halt echt so ein paar nette Überraschungen dabei. Ich will die ganze Zeit sagen, ich bin froh, dass wir endlich Blame It on Rio machen, aber an dem Satz ist alles falsch auch. Also, weil ja, ich bin froh, ist man dass froh, dass man, ja genau. Ich bin froh, hinter mir zu haben. Das war kein schöner Film. Am besten entschuldigen wir uns erstmal für die lange Abwesenheit. Es waren fast 3 Monate. Na, wirklich. Ja, aber es ist schade, wir wollten es auch nicht so lange werden lassen. Aber die Arbeit, ihr kennt das. Das Leben kam dazwischen. Wir waren beide gefordert. Wir haben beide unsere Frau gestanden. an den Hochöfen der Unterhaltungsindustrie. So war's. Mitten in der Kohle. Ja. Und dem glühenden Eisenerz des Entertainments. Also ich kann das jetzt nicht besser ausdrücken. Und auch um das nochmal zu erwähnen, also wir hatten tatsächlich sehr viel zu tun, aber meine Stimme, so wie sie jetzt ist, sie war auch schon mal schlimmer. Um das auch nochmal rauszustellen. Ja, irgendwann Mitte Dezember. Ja. Wir mussten aus beruflichen Gründen in die Hauptstadt des Tingeltangels, das deutsche La La Land, Mainz, kurz umziehen. Das Rio von... das Detroit, was Detroit für Autos ist Mainz für gute Unterhaltung. Und da haben wir uns verdingt. Von Dezember bis Ende Januar. Und wir haben sogar unser Podcast-Equipment mitgenommen, weil Gelegenheit macht Liebe. Dann hatte sich Alex aber irgendwann Mitte Dezember eine Erkältung zugezogen mit Husten und Heiserkeit. Die Heiserkeit hat bis heute halt angehalten, weil das einzige Mittel, um die effektiv zu bekämpfen, ist die Fresse halten. Wir waren jetzt nur leider in einem Arbeitsumfeld engagiert, weil, wie ihr wisst, Hochöfen, Stahl und sowas ist sehr laut. Um sich zu verständigen, muss man schreien. Und das ging halt nicht. Das Bollern von dem Metall immer so. Du kannst nicht einfach irgendwie 2-3 Tage lang einfach nichts sagen. Außerdem mache ich das sowieso nie. Also es ist halt so die letzte Sache, bei der man bei mir rechnen sollte. Für dich tatsächlich kontraintuitiv. Meine Füße nicht zu bewegen wäre einfacher als Fresse halten, wie du so schön gesagt hast. Ja. Und deswegen ist dieser Podcast jetzt auch sozusagen das Zeitdokument für diese üble Reibeisenstimme, die ich noch habe. Und die vielleicht ich irgendwann nicht mehr haben werde. Normalerweise halt, doch. Irgendwann wird sich das von selber wieder einschleifen, glaube ich. Dann wurden wir im Januar im Stich gelassen von einer Person, die möchte ich jetzt nicht näher nennen. Nennen wir sie mal bei ihrem IM-Namen Stiefel. Er hat uns bitter im Stich gelassen, weil er seine Familie besuchen musste. P-p-p-p-p-p. Ja, es hätte fast Sack. Noch einen Stargast gegeben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, aufgeschoben ist ja immer nicht aufgehoben. Also keine Ahnung, aber ja, natürlich das war nicht. Sie ist immer noch herzlich eingeladen. Genau. Das ist, wo du wohnst. Und das wäre allerdings sowieso, wir brauchen den Tag auch zur Erholung. Wir hatten wenig Freizeit. Ja. Unsere Kiefer vom ganzen Reden aufgeweicht wie Marmelade, die man zu lange in der Sonne hat stehen lassen. Und da brauchten wir wenigstens den einen Sonntag. Ja. Und den einen Sonntag haben wir auch gekriegt, ja, genau. Und dann das erstmal aus der Welt. Ich hatte ja sogar noch, als wir dann wieder in Berlin waren, musstest du ja dann auch wieder zurück nach Mainz. Mhm. Weil die Hochöfen der Unterhaltung am Überquellen waren und jede Hand. Es musste geschippt werden, oder ich weiß nicht genau in dieser Metapher, aber irgendwie sowas in der Art, genau. Und dann warst du auch wieder eine Woche weg und dann hat sich das wieder verzögert. Ich habe dummerweise kurz nach unserer Rückkehr nach Berlin, unserer vorübergehenden zu dem Zeitpunkt Rückkehr nach Berlin, noch über den Twitter-Account von unserer Sophie-Fee was angeteased. Und dann kam jetzt, als ich heute dann aber wirklich, weil wir den Film ja geguckt haben, nochmal einen abgesetzt haben, kam auch ein bisschen Enttäuschung durch. Das ist beim ersten Mal schon, dass es nicht so schnell lief. Und ich kann das verstehen. Ja. Aber daran merkt man ja nur, wie sehr wir uns auch darauf gefreut haben, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Also es war ja wirklich so, wir haben uns wirklich darauf gefreut. Und auch wenn der Anlass, sagen wir mal, eher so mittelerfreulich ist, also freuen wir uns sehr darüber, halt hier wieder zu sitzen. Valentinstag ist nicht so erfreulich. Wenn Valentinstag der Anlass ist, dann ist der schon erfreulich. Aber wir haben uns dann ja entschieden, den Valentinstag mit Blame It on Rio zu verbringen. Und während ich sehr viel Spaß hatte, kann man halt darüber diskutieren, wie erfreulich halt der Film da ist. Ne? Obwohl dieser aktiv-negative Einfluss, den dieser Podcast auf meine Libido hat, ist wirklich nicht mehr erfreulich. Es sind nicht die erotischen Knaller dabei. Kann man wirklich nur mit schweren Nervenerkrankungen vergleichen. Wobei ich das Gefühl habe, dass du den Film härter genommen hast als ich. Aber ich habe so viele Dinge, ich habe auch so viele Fragen. Ja, eben. Deswegen ich ja, und so viele Anmerkungen. Halt. Ja. Wir werden es sehen. Dann würde ich mich gerne nochmal bedanken bei unseren Zuhörern. Wir haben in den zweieinhalb Monaten, die jetzt vergangen sind, einiges an Lob auch abbekommen. Und ich habe zwar gesehen, unsere Zugriffszahlen auf die einzelnen Folgen sind natürlich gesunken, weil wir nichts veröffentlicht haben. Aber die Abonnementzahlen sind ganz gleich nach oben gegangen. Und wir wurden mit Lob überschüttet. Ich möchte mich bedanken beim E&U-Gespräch, die uns mal wirklich auch ausgekanzelt haben, allerdings im positiven Sinne, um dir und mir sehr, sehr schöne Komplimente zu machen. Ja, wirklich. Und das ging runter wie Öl. Ich war ganz verklemmt. Ich habe es in diesen Podcast eingebaut. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Nee, das, aber vielen, vielen Dank. Das ist scheiße, das macht man nicht. Es kommt sehr, sehr gut an. Dann noch Lukas vom öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk, Moment, wie heißt es? Funk. Funk. Der wirklich uns auch mit Lob überschüttet hat. Da warst du jetzt nicht mit dabei. Aber ich habe mich darüber auch sehr gefreut. Aber, beim zweiten Mal, er war wirklich voll des Lobes. Und das, wie gesagt, auch meine Güte. Das, ja, nee, das wirklich. Haben wir eigentlich das ist, gar nicht verdient. Dann noch, Kerstin. Genau. Die Freundin, wie sie ja in einer Mail, die kam am 23. Dezember an, kurz vor Weihnachten. Als sie wahrscheinlich gerade das Weihnachtsgeschenk für ihren Galan Gary präparierte. Aber das ist eine romantische Folge. Ja. Und das waren halt 6 Filme aus unserem erlesenen Zyklus, aus unseren erheiternden Retrospektiven. wo sie so einen kleinen Sticker gebastelt hat, dass sie von uns so quasi so viel approved sind. Das fand ich sehr, sehr reizend, weil ich habe auch das Gefühl, sie haben sich auch teilweise beim Hören unseres Podcasts kennengelernt, sind sich eventuell näher gekommen. Und da ist halt der Punkt, wie schön wäre das, ey, wie schön wäre das, ja. Ja, aber ja. Das ist auch sehr privat. Ja, das aber stimmt. Es ist, aber ich kann halt nur sagen, was die Filme angeht, kann ich halt nur sagen, tut mir leid. Also ich kann mich auch nur entschuldigen, aber das ist hart. Wenn Leute sich sowas freiwillig angucken. Tiptoes war dabei. Tiptoes war dabei. Und ich glaube, die Supernasen, ja. Einer und The Raven ist es, kann man gucken. The Raven ist es, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, so, ja, schon hart, aber... Einige mein sehr, sehr, sehr harte Nackenschläge des Films. Aber wirklich super cool. Ich habe mich echt wahnsinnig auch über dieses Foto gefreut. Ja. ich weiß nicht, wurdest du in unserem Namen gelobt? Dann habe ich das bestimmt gerade aus Verlegenheit vergessen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Aus Verlegenheit vergessen. Ja, nee, so wie wenn man halt gefragt ist, was möchtest du denn gerne zu Weihnachten? Wenn es mir noch einfällt, würde ich sagen, aber ich war ja auch oft dabei und ich habe mich halt auch über jedes einzelne Mal wirklich sehr gefreut. Ja. Ja. Also ich wurde halt privat auch öfter mal angesprochen darauf, so irgendwie. Echt? Auf der Straße? Ja, genau. Nee, aber so von vielen meiner Freundinnen und so, die, und da freue ich mich auch immer wahnsinnig drüber. Ja. Aber da weiß ich halt, wie gesagt... Also eins muss klar sein, nur weil man mit mir befreundet ist, muss man nicht meinen Podcast hören. Und ich glaube, das wissen auch alle. Nee, und deswegen freut mich das auch unheimlich. Das ist schrecklich, nein. man wäre dann auch, glaube ich, sehr, sehr schnell gemieden in diesem Freundeskreis, wenn man nichts anderes tun würde als... Seinen eigenen Podcast bewerben, ja. Ja, oder halt allgemein nur über das reden, was man selber macht. Ja, eben. Das ist langweilig. Wo wir den Podcast damit angefangen haben. Stimmt. Und der Podcast eigentlich nur daraus besteht. Ja, so gesehen, ja. Hm. Ich komme mich schon sehr ins Grübeln. Ah. Tja. Ja, wie Na, was denn? Was? Ah, nee, alles gut. Ich bin warte, das ist jetzt zu Meta. Du bist sie, ich meine Nase ist auch zu und so. Es ist generell sehr, ja. Blame it on Rio. Ich wünschte, ich könnte, aber das, ja. Im Grunde kann man das nicht nehmen. Oh Mann. Aber ja, lass uns reden über Sexualität. Über Treue, über Jugendliche, über Verantwortung. 84, okay. Ich will nicht. Ich will irgendwie immer wissen, von wann die Filme sind. Ich weiß nicht genau, warum eigentlich. Aber irgendwie finde ich es immer gut, das einordnen zu können. I haven't seen Blame It on Rio. And by all accounts, it's terrible. But I've seen a house that it built. And it's splendid. It furnished my bathroom, which was great. I barely acted in it. Oscar-Preisträger, ja. Michael Caine. Mhm. Ja, lassen wir das mal erstmal sagen. So. All my checks with your daughter, Master Bruce. I'm very sorry. Why do we fall, Master Bruce? Ja, Michael Caine. Teen Heartthrob und Mädchenschwarm Michael Caine in seiner Paraderolle als ein Mann, der sich vor erotischer Aufmerksamkeit halt kaum retten kann, weil wie sollte es anders sein? Von einer Person. Blame it on Rio, ja. Das haben wir jetzt, wir haben, glaube ich, noch keine Zusammenfassung so schlecht angefangen. Das ist Gestotter und Gestammel und im Grunde... Nee, fairerweise muss man sagen, es passiert super wenig in dem Film. Was passiert, ist schlimm. Willst du denn noch gleich mal den Trailer raushauen, oder? Von wollen kann keine Rede sein. Thank God for Rhea. Just the thought of it. Good morning, Daddy. I want this to be the best time we ever had together. You are here with your family? My friend and I, and our daughters. Your father's so sweet. I have a crush on him. What happened, happened. Where do you wind up? Aha! You got milk all over your whiskers, pussycat. Who was the lucky girl? You're never too old to be crazy. Please, I'm getting over a bereavement. If you want a man to love you, you must light many, many candles. You love me! Hey! What? We made a pact. Sort of pact. She and some boy are at that point in their relationship where they're gonna, you know, you're gonna tell me first. Ow! Let me kiss it. Kiss you, I'll respect you. Oh, please invite me too. Now stop there. What I needed was objective, professional help. Daddy? That's me. You always said we could talk about anything. What is it? Is it a boy? Sort of. Sort of a boy or something sort of happened? I slept with him. You were gonna tell me first! I couldn't call you first. I didn't have the money. Who is he, Jennifer? It doesn't matter. I can't leave it like this. I've gotta know who he is. What if we both went a little bit crazy? Blame it on Rio. What if our hearts got a little bit hazy? Blame it on Rio. What if we acted like fools, broke a few rules? What do we care? Blame it on Rio. Ja, der Titelsong ist halt schon ganz schön Ohrwurm, muss man ja so sagen. So, es ist halt wirklich eine C-Liga, ja. Verwurstung von Rio. Ja, ich sollte nicht singen. Copacabana. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich es auch mittlerweile einfach. Nee, ich finde es, ich habe einen Ohrwurm davon die ganze Zeit. Also, wie man, vielleicht hört man das schon ein bisschen. Blame It on Rio ist halt schon eine Sexkomödie, ne? Ist es eine Romantikkomödie oder eine Sexkomödie? Es ist aber eins von beiden. Es ist halt, nee, eine richtige Sexkomödie, obwohl. Naja, man sieht Brüste, man sieht eine ganze Menge Titten. Ja, es ist unfassbar, wie viele Titten man sieht in relativ kurzer Zeit. Es sind wirklich nur so 20, 30 Sekunden. Die sind allerdings echt prallvoll mit Möpsen. Ja, aber es ist eigentlich keine Sexkomödie. Es ist eine. Es hatte teilweise wirklich was von so einer, von so einem Sat.1 Beziehungskomödien. Ein gedönstes, manchmal halt auf der Buchebene falsch abbiegt. Zwei, dreimal. So ein bisschen, eine komische Abfahrt nimmt, ja, das könnte man so sagen. Okay, vielleicht sollten wir tatsächlich mal versuchen, zusammenzufassen, worum es geht. Also, der Film beginnt. Wie er anfängt am besten. Ich meine, genau. Worum es in dem Film geht, haben wir ja schon vorweggenommen. Der Film beginnt mit einer Vorspannsequenz, die auch super locker flockig ist. Also halt bunte Hintergründe, beschwingte Musik und so halt so dieser Song, in dem es ja auch darum geht, dass einem in Rio da auch schon manchmal ganz schön der Kopf verdreht werden kann und dass man da auch manchmal vielleicht nicht mehr so weiß, was man tut und ist alles so locker leicht und Sequenz ist aber eigentlich gar nicht so mega wichtig. Das ist was viel bedeutender ist. Das ist halt das erste Bild. Was halt was von diesen, wie heißt, ich vergesse immer wieder den Namen, Aaron Morris, wie in so einer Aaron Morris-Doku, wo die Leute, die er interviewt, immer direkt in die Kamera sprechen, der hat das Interrotron genannt, weil es halt irgendwas von einem Verhör hat, genau daran reminisziert quasi diese Einstellung, wo Michael Caine direkt am Anfang des Films direkt in die Kamera spricht und sich quasi entschuldigt. Als würde er halt irgendeinen Polizisten, der in dem Fall ja wir das Publikum sind, irgendein fürchterliches Verbrechen gestehen. Und der ganze Film ist dann quasi eine einzige Rückblende. Ja, Film ist eine einzige Rückblende. Der Film ist dann halt als Flashback erzählt. Das jetzt auch noch. Am Ende wird halt dieser erzählerische Rahmen dann auch wieder benutzt. Er erzählt dann halt, ja, wie er sich in seinem Urlaub in Rio, wie es halt dazu kam, wie sein bester Kumpel Robert Bologna sich, also der Schauspieler heißt Robert Bologna. Ich werde ihn auch nur Bologna nennen, weil es so ein toller Name ist. Ja, ich habe die Namen von den Rollenfiguren Arschgeigen kann ich mir auch nicht merken. Verzeihung. Jedenfalls, Robert Bologna trennt sich von seiner Frau und ist halt, es juckt halt. Der ja, er hat Bock. Robert Bologna hat richtig Bock. Er ist wirklich sehr interessiert am Sexus. Mhm. Michael Caine hingegen will einfach nur Familienurlaub mit seinen Ollen machen, die sich allerdings in letzter Sekunde zu einem Privaturlaub nur für sich abseits, sie will was Eigenes haben. Ist halt auch enttäuscht von Michael Caine als Gatten, den sie seit 20 Jahren zusammengekettet ist. Und hat keinen Bock mehr auf den und macht Urlaub in Bahia. Genau. Michael Caine muss dann halt mit seiner Tochter Demi Moore, Schwester von Demi Glass, nee. kleiner Witz an die Kulinariker unseren Zuhörern. Das Demi Moore spielt seine Tochter? Das Demi Moore. Eine sehr junge Demi Moore mit einer immer noch schon sehr rauchigen Stimme. Ja. Was nett ist. Und, wie bei dir jetzt quasi. Ja, also nur ja. Exakt, ja. Das wird jetzt auch so weitergehen, ja, für eine Weile. Also erstmal muss man sagen, diese Aktion man merkt halt, dass bei der Ehe von Michael Caine einiges im Argen ist, weil diese Aktion, dass die seine Ehefrau ihm beim Kofferpacken praktisch sagt, nee, du fährst dahin und ich fahr hierhin, ist halt schon ziemlich krass, so. Wiederum halt nicht so krass, was Michael Caine dann später macht im Vergleich dazu, aber auf jeden Fall, genau, er fährt dann mit seiner Tochter Demi Moore und Robert Bologna und dessen Tochter, die im selben Alter ist wie Demi Moore. Name habe ich aber jetzt vergessen. Jennifer. Ja, wie die Darstellerin heißt. Ich glaube Valerie Harper. Geil. Die sind beide halt, also die Demi Moore und sie sind halt sehr jung und auch sehr hübsch. So kann man nicht anders sagen. Und Valerie Harper, Jennifer, ist die Tochter von Robert Bologna und Demi Moore, Nikki, ist die Tochter von, ich wollte gerade sagen, Will Ferrell, aber es ist Michael Caine. Seid ihr nicht übergenommen? Michael Caine hat die gute Hälfte des Films über so einen komischen Mini-Pli. Ja. Obwohl, der hat immer diese Lockenhaare, oder? Der hat nicht immer einen Mini-Pli. Er hat in diesem Film halt wirklich ein Flat-out Mini. Ja. Kann man nicht anders sagen, ja. Das sieht total scheiße aus. Man muss auch dazu sagen, dass also. Und er trägt so ganz fürchterliche Kaffee-Untertassen große Brillengläser in seinem Kasten gestellt. Er sieht ein bisschen aus, er sieht absurd aus. Er ist halt so Großmutter-Brillengläser oder halt so Richard Nixon-Attentäter-Brillengläser, aber halt super seltsam. Ja. Und er spielt auch, ich kann so viel dazu sagen, wie Michael Caine auch spielt in dem Film, aber gar nicht so schlecht, würde ich fast sagen. Nee, ich hasse, was sie mit dem machen. Ich hasse es zutiefst, was sie machen in dem Film, weil von der ersten. Ja, was sie machen, ist schrecklich. Aber nee, von der ersten Minute an kommt er halt, porträtiert er sich selber auch schon in diesem Confessional am Anfang. Ja. In dem Interrobang. Ja. Wie dieser, ich bin so ein Stoffel, ich bin halt so ein Tollpatsch. Ja, man merkt halt, dass der Mann einen Oscar gewonnen hat. Ich bin halt so ein Schlawiner. Ja, was er spielt das perfekt. Oh, nee, es ist eine furchtbare. Ja, aber sonst wärst du nicht so geekelt davon. Nee, das ist halt, ich bin mehr geekelt davon, dass er halt so tut, als wäre dieser unschuldige Stoffel, der halt so reinstolpert in so Situationen. Aber so ist der Stoff gedacht. Weiß, und das regt mich so auf. Aber gut, okay. egal, also sie fliegen halt erstmal nach Rio und der Michael Caine ist auch am Anfang wirklich, er sagt zumindest, er ist komplett geschockt davon, dass seine Frau sich abgesetzt hat. Und seine Gedanken sind nur bei ihr und so. Und dann denkt er aber gleich an Rio und freut sich irgendwie so ein Ast. Und man sieht so eine Sequenz, wie er sich vorstellt, wie in so einer Schwarz-Weiß-Sequenz so junge Damen auf den Flügeln von dieser Maschine tanzen. Das war so Archivmaterial, offensichtlich aus irgendwelchen älteren Filmen. Genau. Ist auch ganz nett, weil das so Stunts sind und so. Von so einem Stunt-Ballett, früher bis in die 50er, 60er hinein, bis man gemerkt hat, dass es keine so gute Idee ist, Frauen in einem Ballerina-Kostüm auf die Tragflächen von Doppeldeckern zu schnallen und ihnen dann irgendwelche Kunststückchen vollführen zu lassen. Davon träumt Michael Caine auf dem Flug nach Rio de Janeiro. Warum auch immer. Es wird später auch nicht aufgegriffen, dass er irgendwie so ein Ding für Artistik hat oder so. Ich meine, ich finde es halt interessant, weil er sagt halt, er freut sich, also im Grunde genommen kommt er schon rüber, dass er sich freut auf die heißen Weiber in Rio. Aber es wird auch gleichzeitig betont, dass er keinen Seitensprung will. So ein absurdes Bild, also, einfach, dass man sich dafür aussucht. Dass man gerade diese Artistinnen nimmt und so. Ja, und dass es Archivmaterial ist. Es wird später im Film auch kein Archivmaterial mehr. Ja, weil es ein Flugzeugdings ist, aber du hast natürlich recht. Ja, aber dann denkt ihr halt einfach eine visuelle Überleitung oder eine visuelle Metapher aus, die viel heterogener in den Film, homogener in den Film passt. Ja, ich weiß auch, ich glaube, sie dachten halt, dass es halt richtig gut passt mit den mit dem Flugzeug, aber es ist super seltsam. Der Film ist halt nicht laienhaft gedreht oder so, der ist halt schon, also die Kameraarbeit und so weiter, das ist alles, braucht man sich nicht beschweren, das ist sehr, sehr weichzeichnerisch. Weichzeichnerisch. Was für mich wieder diesen Sexkomödien-Eindruck halt auch verstärkt. Naja, vor allen Dingen eher so Softsex-Filme. Das hatte was von diesen Laura Gemser, Emanuel in Afrika-Dingern. Das auch, auf jeden Fall. Einer vorher nochmal so kurz mal mit dem Pinsel die Vaseline über die Linse von der Ariflex geschmoddert hat. Definitiv. Damit es sinnlicher aussieht. Mhm. Aber ansonsten ist der Film halt nicht irgendwie so Neil Breen-mäßig mit Pappkarton unterm Arm. Nee, ich meine, das ist ja auch teilweise das, was einen halt verblüfft. Das ist ein komplett kompetent gefilmter Film mit mindestens einem Oscar. Zu dem Zeitpunkt war Michael Caine schon Oscar-Preisträger. Demi Moore hat zu Recht noch nie einen Oscar bekommen. Und Robert Bologna natürlich auch nicht. Nicht wirklich. Und der Rest war nicht bekannt. Apropos Sinnlichkeit, die sind halt dann alle in Rio angekommen. Oh. Die beiden Töchter mit ihren Vätern. Und haben dann im Auto auch erstmal, weil halt auch so ein süßer Playboy, der auch mindestens 35 ist, halt schon so die Mädels am Abchecken ist und sie ihn, halt haben erstmal so ein ernstes Gespräch darüber, ja, aber ihr kommt uns, um die Uhrzeit kommt ihr schon mal nach Hause und so, damit halt die Mädels sich auch benehmen sozusagen. Und dabei merkt man halt, dass der Robert Bologna halt sehr eifersüchtig ist, was seine Tochter angeht. Also er ist halt sehr dieses, er ist ja auch ein bisschen dieses, hat auch ein bisschen diesen italo-amerikanischen Akzent, der ist auch nicht gerade irgendwie subtil und so, und ist halt dieses so, ja, wenn jemand an meiner Tochter will, ich hau den platt und so. Und und du warst halt sehr sehr genervt davon, ich konnte es auch ein bisschen verstehen, dass seine Tochter, also Valerie Harper jetzt, halt ihn beim, während er Auto fährt, so von hinten umarmt. Aber auch wirklich so, dass er so ihre auf seine Arme legt, mit denen er gerade steuert und so. Und das ist halt so typisches Filmautofahren, was halt. Ja, ja. Was normalerweise zu Toten führt. Gerade Rio de Janeiro ist kein Ort, wo man einen Autounfall haben sollte. Nee, das stimmt. Und sie kommen halt an in ihrem Ferienparadies, was, muss man echt sagen, eine echt. Ferienparadies? Im Ferienparadies. Wo es halt, also das mit so einem, das ist tatsächlich so ein echt hübsches Häuschen, ja, so im Grün. Overlook Hotel, Zweigstelle Rio de Janeiro. Absolut, absolut. Sie müssen halt erstmal so eine riesige Serpentinenstraße mit dem Familienauto. Stimmt, ja. Das hat mich echt ein bisschen an Evil Dead erinnert. Und interessant. An The Shining. Weil die Automarke vergleichbar war. Das ist so ein Passat-Kombi und so. Stimmt. Und sind sie da diese Serpentinen hochgejuckelt. Und zwar, es lief zwar tropische Musik, aber es hatte trotzdem was sehr, sehr Sinistres. Weil ich ja einigermaßen schon wusste, was mich erwartet bei dem Film. Du warst schon innerlich angespannt. Was ich einfach nur sagen kann, ist, dieses Ferienhaus, wo sie sind, ist halt sehr bunt und hat wirklich einen Arsch voll Vögel. Also wirklich unfassbar viele von diesen exotischen Vögeln. Also diese so. Vögel legen auch ständig überall im Haus Eier. Und jedes Mal findet Robert Bologna diese Eier und sagt, oh, Fruchtbarkeitssymbol. Also mit der Fruchtbarkeit sagt auch noch Michael Caine. Und dann schwenkt er so die Hüften und so. Und das ist halt dann auch so, hat deine Frau dich gerade gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf dich? Lass uns. Ja. Ja, eigentlich ja schon. Er wollte ja einen Familienurlaub machen und das ist jetzt alles eigentlich ruiniert. Aber ja, was auch immer in ihm vor sich geht, weiß man. Ja, der Sexus. Weiß man nicht. Ja, aber er will ja keinen Seitensprung. Robert Bologna hat ja den Druck. Ihm kocht die Suppe in den Eiern. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Er hat mega Druck, Bologna auch, aber Michael Caine, man echt, aus jeder Pore schwitzt er hier. man kann es nicht von der Hand weisen. Er ist richtig im Modus, ey. Dem ist so. Und das wird auch gleich eigentlich mehr oder weniger unterstrichen von der nächsten Szene, wo die beiden Herren erstmal am Strand von Rio halt so flanieren und 6.000 Brüste sehen, ungefähr. Also mindestens. Sehr, sehr, sehr viele Brüste. Sind wahrscheinlich sogar über 9.000 Brüste. Unglaublich. Es ist ein Strand, ist ja auch... Ja, und du kriegst sie... Ich hab selbst Pornos, Gangbang-Pornos. Swinger-Pornos, wo du nicht so mit Brüsten bombardiert wurdest in so kurzer Zeit. Das ist unglaublich, du siehst so viele Brüste. Der Film ist überhaupt nicht sparsam mit Brüsten. Und, ja, ansonsten schon. Also die meiste Zeit siehst du ja keine Brüste. Aber in der Szene besonders, also du siehst halt sogar fast die Brüste von Demi Moore. Fast, ja. Genau, dazu wollte ich gleich kommen. Es ist halt wirklich so, also der Film geizt in der Szene halt also überhaupt, also und setzt eigentlich auch gleich den Ton, so wie diese zwei älteren Herren irgendwie. Man sieht die Brüste von dieser Jennifer. Ja, ich wollte gerade dazu kommen. Das ist ja eigentlich, das ist dann schon der erste Moment, wo man denkt so, weil am Ende dieser Brustparade, die diese beiden Männer sehen und sich darüber unterhalten auch drüber, wie steil sie sind und so, drehen sich halt dann so zwei Schönheiten an so einem Eisstand um und es sind ihre zwei Töchter und deren vier Titten, wobei Demi Moore schon aus gutem Instinkt halt ihre langen Haare so über ihren Brüsten hat, aber ja, die Jennifer, also halt Valerie Harper nicht so, deren Brüste, also und sind dann halt auch so ganz unverklemmt so ach Daddy, hab dich nicht so und so. Und die beiden alten Herren sind natürlich in der Situation schon so, oh, möchtest du dich nicht mal was anziehen und so? It was quite confusing filming that scene, because on one hand, clearly it was arousing, but on the other hand, it was a pathetic scene. It was... I really cannot understand how much I hate this movie. It felt wrong, so yeah. But it was also very, and, very and nice to see. And it wasn't Jaws 4. War auch erst mal, oh yikes. Aber ja, genau. Und ich habe mich halt gefragt, ist das eine natürliche Vater-Tochter-Interaktion? Nein. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel. Weil die Sequenz endet dann auch damit, dass, also Robert Bologna ist, ich glaube, Michael Caine ist an dem Punkt tatsächlich nur am Starren. Und muss man sagen, Valerie Harper hat sehr schöne Brüste. Wahnsinn. Kann man ihm nicht verübeln. Absoluter Wahnsinn. Robert Bologna ist dann aber natürlich so, ja, aber jetzt hier, zieh dich doch mal an und so. Und seine barbusige Tochter und deren barbusige Freundin ziehen dann den grummeligen Vater erstmal so ins Wasser rein. So, ja, und spritzen sie so nass. Das ist wie in so einem schlechten Anime. Ja. Wo die dann irgendwann mal zu so einem Onsen gehen und alle langziehen. Und sich so gegenseitig mit Wasser nass spritzen. Ja. Oh Mann. Weil ich muss echt sagen, ich war auch schon mit meinen Eltern, war ich auch schon baden und es war nie so, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, ja, genau. Außer man war halt 6 oder so. Ja, okay, genau. Wirklich, wenn du ein Kleinkind bist, ist total normal. Ja. Wenn du geschlechtsreif bist, ist es sehr, sehr seltsam. Ja, es ist eine sehr seltsame Szene und Avisa setzt halt auch gleich den Ton, weil natürlich guckt Michael Caine hin und natürlich hat, ich weiß nicht, ob ich Jennifer oder Valerie Harper sagen soll, aber hat, okay, Jennifer nicht so richtig Hemmungen, ihm ihren Körper zu präsentieren. Was das Beste an dem Film ist? Also das ist halt, also der Kontext stinkt halt manchmal ganz schön, aber es ist halt jetzt nicht so, dass diese junge Frau halt... wie gesagt, schlussendlich in der Summe kann ich da auch keinen Gewinn draus ziehen, aber es ist unbestritten halt der beste Aspekt an dem Scheiß. Aha. Boah. Es ist halt auch... dazu muss man auch sagen, was auch, glaube ich, eine wichtige Information ist, ich habe gerade gesehen, ich glaube, das kommt vor dieser Szene mit den Titten, ja. Ist halt, dass die Mädchen selber, die im Grunde genommen nicht viel Persönlichkeit haben, halt so eine Unterhaltung haben, weil die sind ja auch beste Freundinnen, weil ihre Väter sind ja seit wer weiß wie lange befreundet. Und da kommt Michael Caine bei den zwei leicht bekleideten Ladies ins Zimmer und sagt halt so, ja, jetzt halt zum Aufstehen und so. Und dann sagt halt die Jennifer zu Demi Moore halt, oh, your father is so sweet. I used to have such a crush on him. Ich war so in ihn verknallt. Und Demi Moore guckt dann ganz betrübt und sagt dann, ja, ich auch. Und meine Lesart davon ist halt, dass sie halt auch ihren Vater mal ganz doll angehimmelt hat, auf eine Nicht-Inzest-Art. Und jetzt enttäuscht ist, dass die beiden sich so entfremdet haben. Aber die Szene selber ist super seltsam. Aber was man halt als Information schon hat, ist, dass Jennifer halt verknallt ist in Michael Caine und sein Mini-Plee und seine Großmutterbrille, ja. Er ist ihr Traummann. Zwischendurch auch so ein Interrotron-Zwischenschnitt, wo Michael Caine nochmal betont, wie viel Angst seine Figur vor Nacktheit hat. Genau, er ist im Grunde fast so ein... Terrible. I hate Gene. Und ich hasse es halt so, dass man die Verklemmtheit von diesem Mann als so charming empfinden soll. So, ja. Ich bin ja normalerweise gar nicht so... Er soll rüberkommen wie so ein unschuldiger... Oh ja, ew. Entschuldiger Ammertropf. Ew, ja, ja, ganz genau. so ist das. Und ja. Und irgendwie sagt dann auch die Tochter von Robert Bologna, den interessanten Satz: People can't get older without getting old. Ach so, ja, genau. Das ist halt. Ich habe es mir halt einfach notiert, weil es halt auch so was hatte wie 70% des Dialogs in Southland Tales. Scientists predict that the future will be far more futuristic than previously predicted. Ja, ich meine, es klingt auch wie ein Satz, den ein naiver Teenager vielleicht sagen könnte. So, ich will alt werden, aber nicht so oder was auch immer. Aber Jennifer. Das ergäbe ja Sinn. Jennifer ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das hat sie mit ihrem Vater gemeinsam. Was sie mit ihrem Vater auch, man sieht ganz klar, wo es herkommt, wie sich halt im Laufe des Films dann auch herausstellen wird. Aber die Mädchen wollen halt fun in the sun. Und, Fun in the sun. Genau, sun. Hatten sie ja erstmal am Strand und dann geht die Sonne langsam unter. Mhm. Auf dem Weg nach Hause werden sie überholt von einer Hochzeitsgemeinschaft, die ähnlich wie hier die Araber und Türken offensichtlich die Tradition haben, sehr, sehr viel Geräusche machen mit ihren Autos, so Hupen und so weiter. Genau, so eine Autobahn-Hochzeit. Ja. Allerdings dann halt nochmal einen draufsetzend, indem sie halt wie die Bekloppten halt durch die Gegend fahren. Mhm. Also Leute überholen auf Serpentinenstraßen. Die Straße ist nicht so breit, das ist schon ein bisschen, ja. Naja. Ja, nicht so beruhigend, sagen wir mal so. Ja. Und aber davon sind die Töchter ganz entzückt und wollen bei dieser Hochzeit halt mitfeiern. Und dann denken sich Michael Caine und Robert Bologna auch so, ja, was soll's. Lassen sie halt ziehen und fahren dann weiter und machen dann selber mal einen drauf. Genau. In der City. Und ja. Die trennen sich dann erstmal, die Töchter und die Väter. Und Robert Bologna will halt die ganze Zeit eigentlich Michael Caine anstacheln, auch Seitensprung zu machen, weil wie gesagt, Robert Bologna will ja unbedingt eine aufreißen und so. Ficken! Ja, das ist halt seine Arc für die erste Hälfte des Films. Und Robert Bologna findet dann auch eine. Will sich die dann auch, also erstmal will er dieses typische Wingman-Ding machen, dass er will, dass halt Michael Caine mit ihm so zwei Ladies aufreißt und Michael Caine ist ja immer noch so, oh mein, ich bin so ein unschuldiger Stoffel, und sagt dann halt zu ihm so, ja nee, und dann findet Robert Bologna halt so eine, die eine Zigarre raucht, so eine Brasilianerin, die Zigarre raucht und ist halt völlig begeistert, weil er ist auch so ein Zigarrentyp und er sagt immer sie, oh, she's my kind of guy. Und geht dann darüber. Und Michael Caine weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Und geht halt diesen zwei jungen Mädchen auf diese Party hinterher. Was ich persönlich seltsam finde. Ja, weil es ist seltsam. Diese Hochzeit. Ja. Vor allen Dingen, weil die Hochzeit auch so ein bisschen so gedreht wird. Da habe ich mich das erste Mal, wurde ich gewahr, Moment, das ist ja wie so ein ganz, ganz fürchterlicher Traumschiff-Plot. Ja, ein bisschen. Wenn man halt dann auch so zwei Minuten lang so eingeborenen Tänze am Strand sieht, so Fackel-Limbo-Tanz am Feuer und so. Aber wenn das ein Traumschiff wäre, wäre es sofort der beste Traumschiff-Plot. So eine niedrige Meinung vom Traumschiff? Die letzte Folge, die wir gesehen haben, war nicht so stark. Ja, die vorletzte und vorverletzte auch, aber nee, ich meine, man würde halt zumindest, gäbe es mal einen Scandal und Nee, aber genau, also ich glaube, man soll denken, ich bin mir aber nicht sicher, dass Michael Caine sich halt Sorgen macht um seine Tochter und er will nach seiner Tochter Demi Moore sehen oder so. Aber eigentlich wirkt es... Das meinst du, so viel Leine gibt es in dem Film in dem Moment noch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mir war sofort klar, dass Michael Caine einfach nur den Barsch reinlunzen will, ey. Aber er ist doch so zögerlich, Felix, ja. Und er ist doch so voll verschüchtert. Ja, und er hat so aber echt Blue Balls. Ja, aber er ist ja ganz geschockt. Aber ja, auf jeden Fall, er ist auf der Party und seine Tochter ignoriert ihn erstmal, wie man es halt machen würde, wenn du auf so einer brasilianischen Megasause am Strand bist und dein Dad ist plötzlich da. Und Jennifer ignoriert Michael Caine ja aber auch so überhaupt nicht, weil er ja der Mann ist, von dem sie träumt, seit sie klein ist. Und sie schnappt sich den Michael Caine und schleift ihn dann so ein bisschen in der Gegend rum. Die beiden haben so gucken halt so ein bisschen bei der Hochzeit zu und so. Und dann kommt der Punkt, wo die Hochzeitsgesellschaft, bis auf das Hochzeitspaar, das irgendwie sehr verlegen aussehend einfach da stehen bleibt, dass die Hochzeitsgemeinschaft sich aber halt ihre Sachen vom Leib zieht und halt so halbnackt in die Brandung springt und natürlich lässt... Wieder mega viele Möpse. Genau, du siehst halt wieder Brüste ohne Ende. Und natürlich fängt Jennifer halt an... dem Michael Caine sein Hemd vom Leib zu reißen, ja, und sich auch selbst von ihrem Oberteil zu befreien, endlich wieder. Und als sie dann in der Brandung stehen, küsst sie ihn dann halt. Und Michael Caine ist aber wirklich ganz geschockt, Felix. Ja, ja, findet das ganz schlimm, findet er das. Ja, und sie, so rennt, dann, sie rennt dann weg, ja, zum Strand und er rennt hinterher und poppt die dann. Aber es ist halt so dieses typische, und wie gesagt, deswegen hasse ich den Film so. Ich fände es fast besser, wenn man in dem Moment ihm so zumindest so seine Leidenschaft anmerken würde. Was? Ja, oh, nee, weil dieses halt so, oh, but Jennifer, we can't. But come on, Jennifer, I'm so old. But no, we can't. Und dann poppt er sie halt. Das ist halt lieber, noch peinlicher. Wenn der Film schamloser wäre. Ja, weil das ist noch unangenehmer. Weil so ist es ja, wieder gut, dieses, man schiebt dann halt dieses Mädchen, den schwarzen Peter zu, ja, und er ist so, oh, but we can't, honk, honk, honk. Weißt, ja, du, so, come on, dude. Dann, gleich am nächsten Morgen Robert Bologna sagen, wäre ich seine Tochter weggekockt. High five, bitch! Nee, ich meine, er könnte ja trotzdem ein Schwein sein und ein Arschloch sein, aber dann halt wenigstens so wie Lester Nygaard, weißt du, wo er dann halt, also wie Lester Nygaard in Fargo, ja, das ist halt einfach wirklich... Halt, Lester war in Fargo ja auch zu Recht nicht die Hauptfigur. Nee. Zum Glück. Aber deswegen... So, dann hätte der Film ja noch schwerer, wenn er wirklich sagen würde, naja, unser Protagonist ist ein Sextäter. Ja. Aber er findet es wenigstens richtig gut. Ich meine, du hast natürlich recht. Eigentlich macht die Tatsache, dass Michael Caine die ganze Zeit so ist, so, aber das können wir doch nicht machen, und sie dann halt trotzdem pimpern, macht es ihn eigentlich noch schlimmer. Aber ich weiß halt nicht, ob der Film das weiß oder nicht, weil ich glaube, dass der Film will, dass man seine Stoffeligkeit sympathisch findet. Der Film hat einfach ein komplett verkorkstes Frauenbild, Alex. Es ist halt super seltsam. Es geht halt nur darum, dass Weiber halt so psychotisch lüstern sind. Und quasi mit ihrer Vagina als so eine Art Schnappi das Krokodil halt einfach Männer an ihren Penis packen und dann so nong, nong, nong, nong, nong, nong, nong machen. Nein, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Frauen sind quasi Sirenen. Ja. Die dich dann halt einfach verlocken und du wirst dann blind vor Liebe und Lust. Ja. Und kannst eigentlich nichts dafür. Und das ist halt also auf so einer grundlegenden Ebene moralisch korrupt, dass man da halt gar nicht mehr über die Logik des Verhaltens der Figuren diskutieren kann, ohne dass man halt über diesen wirklich sehr, sehr, sehr, sehr ungenierten Sexismus redet, ja, der auch immer noch diese sehr, sehr konservative Feigenblattmoral sich vorbehält. Mhm. Und so immer sagt, naja, also wie gesagt, wir argumentieren jetzt auf der Metaebene, wo ja, auch klar, die Macher des Films sagen, ja, ja, wir müssen den aber schon so ein bisschen reuevoll zeichnen, weil sonst wäre es halt... Also sonst stürzt unser ganzes Kartenhaus ineinander. Was es halt tut. Also ja, sofort. So oder so, aber ja, dessen war man sich ja damals nicht bewusst. Das ist ja nur unser heutiger Blick, 50.000 Jahre später, wie es sich anfühlt. Das Ding ist halt, dadurch, dass er halt Reue so vorgaukelt, aber trotzdem ja alles bekommt, was er will, wirkt es halt mega blöd und halt wie was ich aus schlechten Fanfictions kenne halt. Aber gut, okay. Nee, es geht halt nur darum, dass es halt auch eine Männerfantasie ist. Und das ist, finde ich, auch noch nicht mal schlimm. Das ist halt das Ding. Ich habe tatsächlich, okay, jetzt steigen wir wieder in die Mitte-Ebene. Ich habe tatsächlich kein Problem mit, also ein älterer verheirateter Mann kann eine 18-Jährige geil finden. Eine 18-Jährige kann auch einen älteren verheirateten Mann geil finden. Wenn die zusammenkommen, ist es immer creepy. Es führt kein Weg daran vorbei. Vielleicht macht es mega Spaß. Es ist trotzdem creepy. Ja, aber was mir halt Schwierigkeiten bereitet hat, ist halt dieses, dass ich halt überhaupt nicht verstanden habe, was für eine Position der Film dazu bezieht. Und das werden wir sicherlich noch im Verlauf haben. Aber das, was du eben gesagt hast, nämlich dieses, dass Frauen mit ihrer Vagina im Grunde so schnappi Krokodil machen, ist die einzige Erklärung. So dieses, ja, er kann sich halt nicht helfen. Ja. Also guck doch mal, wie es gibt keine Chance und so. Alle Männer kriegen Blanko-Scheck fürs Rumbumsen. Und ich fände es halt fast besser, und das ist schlimm, dass ich sage, aber ich fände es fast besser, wenn man sagen würde so, ja, es ist halt mega creepy und es wird immer creepy sein, aber so ist es dann auch wieder nicht. Und es ist halt so. Das ist eine moderne, nicht adaptive, sexpositive Sicht auf die Konstellation. Yep. Und wie gesagt, das, was wir heute unter Sexpositivität verstehen und was damals unter Sexpositivität verstanden wurde, zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Er hat einen sexpositiven Lifestyle, kann man ja sagen, aber halt auch so im Sinne von Donald Trump. Mehr so in dem Sinne, ja. Oh, aber ja. Genau, im selben Alter, glaube ich, auch Michael Caine und er. Jetzt inzwischen, ja. Also in dem Film ist Michael Caine noch jünger, aber wie er betont, immer noch 28 Jahre älter als Jennifer. Sie sagen, glaube ich, sogar 23 Jahre. Ja, okay. Nicht, dass kann, das viel ja. besser machen würde, er ist irgendwie 43. Nee, kann sein, ja, kann sein. Er ist 43, ja, stimmt, ja. Sie ist erst 43. Aber es geht ja gleich weiter mit den lustigen Hijinks, weil... Ja, saftigen Schwenken. Genau. Was ist was saftige Schwenken? Die goldene Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts. Saftige Schwenken. Ja, aus der Zeit gibt es nämlich auch so also einige Geschichten, ja, die... mit den holden Jungfern und so. Aber, ja, genau. Jennifer und Michael Caine verbringen eine magische Nacht im Sand. Naja, nicht wirklich. Also, es ist ja, er wird ja zwischendurch sogar noch geweckt von so einem bekannten Ehepaar, wo ich mich frage. Ja, das kommt danach, genau. Ja, ja, aber sie verbringen ja nicht die Nacht, sondern mitten in der Nacht wird er quasi ja, genau. Oh, ja. Er liegt irgendwie in der Kuhle zwischen ihrer Arschritze und ihrem Rücken. Genau. Und, ist auch funny, ist halt lustig, ja. Auch. Ja. Riecht ja eh alles nach Brandung. jedenfalls, das war jetzt übrigens ein sehr, sehr verkniffenes Seufzen, kein lüsternes Seufzen. Ich habe den entsprechenden Gesichtsausdruck gemacht, aber es ist Podcast. Kann ich bestätigen. Ja. Podcast ist ein akustisches Medium, kein visuelles. deswegen bedarf dieser Ton vielleicht einer Erklärung. Das Paar ist ein verheiratetes Paar aus, ja, Arbeitskollegen. Echt? Warum die sie vorher schon am Strand... Ich gerafft, hat man die vorher im Film schon mal gesehen? Ja, in der Szene mit den, mit den vielen Möpsen. Echt? Das sind halt, weißt du nicht, die reden da am Anfang mit so ein Paar und das sind dieselben und es ist halt das ist so ein Running Gag, so ein spießiges Pärchen, das die, glaube ich, von der Arbeit kennen und die immer so kurz davor sind zu entdecken, was vor sich geht, aber dann nicht wirklich. Und Michael Caine macht dann halt die hammerlustige Aktion, dass er sich im Sand eingräbt. Ja, weil er nackend ist. Weil er nackend ist. Sich selber und seinen kleinen Michael genau. Nochmal schnell einsanden. Richtig. Wie so ein einziger Krebs, der seine Muschel verloren hat und sich dann vor Feinden schützt, vor Fressfeinden. Mhm. Buddelt er sich auf dem Rücken liegend selber ins Sand ein. Ja. So. Ich bin hier am Strand überhaupt nicht in irgendwelche Sexualverbrechen verwickelt. Weitergehen. Ich meine, es ist kein Sexualverbrechen, es ist halt nur mega creepy. Exhibitionismus muss auch in Brasilien. Ah, Exhibitionismus, ja gut, okay. Ich dachte, der Sex mit Jennifer, aber ich weiß es nicht. Auch das könnte Erregung öffentlichen Ärgernis, aber wahrscheinlich Brasilien. Gerade in Brasilien müssen die Gesetze für Verbrechen der Liebe ja sehr, sehr lax sein. Ich habe null Ahnung. Aber du hast natürlich recht. Öffentlich ist, Sex. Rassistischer Bias besagt, dass der gemeine Brasilianer gerne mal Schnacks mit. Oh mein Gott. Ich hab's aber richtig gerahmt. Ja, so, ja, zumindest das. Ja. Nee, aber du hast recht, ich hatte halt jetzt gedacht, so, ja komm, Jennifer ist doch volljährig, aber du meintest gar nicht das. Ja, stimmt, seinen kleinen Michael wollte ich weiß nicht, es fühlt sich, immer wenn die miteinander bangen, es fühlt sich das für mich verboten an. Ein Tanz auf dem Vulkan. Nee, es geht. Ich aber, weiß, es ist verboten. Ja, aber auf jeden Fall, genau. Sehen dann diese zwei, sehen dieses Paar dann auch noch die nackte Jennifer da irgendwie so in der Ferne liegen und fragen dann halt auch noch so, oh, ist das hier Karen, Michael Caines Ehefrau? Und dann ist er auch so, no, it's not her, Karen is dead und so. Und das ist dann halt auch alles super lustig. Und ja, und danach, also das Paar lässt ihn auch wieder abwimmeln und so. Und danach kommt auch noch eine Szene, wo Michael Caine auch noch mal wirklich genau zeigt, was er für ein krasser Charmeur ist. Ich bin gerade am Überlegen, was meinst du? Nämlich Jennifer wacht wieder auf und er kommt zu ihr und sagt dann halt zu ihr, Jennifer, du musst geträumt haben. Ah! Du hattest einen wunderschönen Traum. Nee, er sagt sogar einen schlechten Traum, oder? Er hat sogar a bad dream. Aber nichts ist in echt passiert, so. Und Jennifer hat schon... I haven't had sexual intercourse with you. No way. No, it's just a bad dream. Genau. Wakey. Und ja, was für ein Bastard, ey. Also ich meine, nicht, dass er halt irgendeine Chance hat, dass das funktioniert, aber... Ehrenloser Sex in Rio. Aber genau, ja. Aber Jennifer ist natürlich dann auch gleich so, ich glaube, wir hatten beide den beiden Traum, weil du warst auch da. Also, wie gesagt, sie fällt nicht drauf rein, aber netter Versuch, Michael Caine, ja. Also, was man tatsächlich noch dazu erwähnen muss, Demi Moore man vergisst ständig, dass sie in dem Film ist, weil der Film auch ständig vergisst, dass sie in dem Film ist, ja. Hat auch noch gesehen, wie Jennifer und ihr Vater geknutscht haben. Das heißt, Demi Moore hat an dem Punkt schon den Verdacht, dass da irgendwas ist. Und sie weiß ja auch, dass Jennifer verknallt ist in ihren Dad. Oh Gott, ey. Ja, Robert Bologna, an den erinnert sich der Film zum Glück noch. Mhm. Er war auch erfolgreich gewesen im Einlochen. Mit der Zigarrendame hat Zigarrendame, es geklappt. Und sie, die Zigarrendame sagt ihm dann, dass ihr zwölfter Liebhaber in 12 Tagen ist. Ja. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Robert Bologna, Sie haben AIDS. Ich meine, von der Zeit her könnte das halt so eine richtige Willkommen im AIDS-Club Situation sein, ja. Wirkt auch auf, so wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den Nasenfilm, auf mich nicht wie ein Typ, der an Empfängnisverhütung. Übrigens auch voll nicht Michael Caine und sein und Robert Bologna's Tochter. No way. Voll nee, nicht. Raw Dogging. Ja, ja. Aber da kann ich es ja sogar noch nachvollziehen, weil Michael Caine ja nicht mit dem Vorhaben, GV zu haben. Er tut ja nichts. Er ist ja immer unschuldig. Er ist immer unschuldig. Er weiß nicht, wie es ihm geschieht. Ja. Und so ist das dann. Genau. Mhm. Und. Ich finde es halt echt schwer, immer zu sagen, was die nächste Szene ist, weil die Szene auch zum Teil so Larifari aufeinander folgen, auf alle Fälle. Ich habe irgendwann im letzten Drittel aufgehört, mir Notizen zu machen. Einfach auch, weil der Film am Ende sehr, sehr krank wurde. Weil du am ganzen Körper gezittert hast. Ich habe nicht am ganzen Körper gezittert. Ich habe gedacht, wie werde ich es nach dem Film wieder schaffen, Sex zu haben? Du warst wirklich sehr am Ende sehr, sehr bedrückt, das stimmt. Ja. Auf alle Fälle, nee, der Robert Bologna kommt halt guter Dinge wieder ins Hotel zurück, weil er hatte ja eine Liebesnacht mit der Zigarrendame, das ist jetzt zum AIDS-Club, und ist halt, kommt zu Michael Caine und dann halt gleich die so, hey, ich seh's dir doch an hier, du hattest doch auch hier, du schaust mir aus wie einer, der... Ja, er riecht quasi noch den Samen an der Badehose von Michael Caine. So mehr oder weniger, genau. Boah. Und Michael Caine ist halt so, was jetzt auch keine Lustgeräusche sind, um das kurz zu sagen. Ja. Michael Caine steht völlig neben sich. Warum sollst du in dem Punkt überhaupt Lustgeräusche machen? Ich weiß es auch nicht. Es hätte sein können, dass Michael Caine halt so stöhnt oder so in dem Moment und so Kultusbewegung vollführt oder so. Aber nein. Und währenddessen... Hey, Michael Caine, welcome to Jackass. Ja. Und während halt Robert Bologna dann guter Dinge zum Frühstück geht, kommt halt die Jennifer zu Michael Caine, der sich gerade rasiert und will halt noch mehr. Was halt klar wird, ist, was er sich auch irgendwie hätte denken können, dass sie halt natürlich nicht davon ausgeht, dass es ein Traum war oder ein One-Night-Stand, sondern sie ist halt Hals über Kopf verliebt an dem Moment in Michael Caine. Und sie ist auch verrückt. Das ist das Ding. An dem Punkt dachte ich noch, okay, Jennifer ist halt ein junges Mädchen, ihre Eltern lassen sich gerade scheiden, sie ist in einer schwierigen Situation, sie war schon immer verknallt in Michael Caine und jetzt ist es halt passiert und jetzt ist sie halt so ein bisschen so, ne, so liebestoll, so dachte ich an dem Punkt noch. Du hast natürlich völlig recht, Jennifer ist verrückt, aber dazu kommen wir später. Welche Menschen verhalten sich so? Naja, ich bin Teenager. Das ist geil, weil meine Eltern sich gerade scheiden lassen. Ist das? Nein, ich meine so Daddy-Issues und sie fühlt sich alleingelassen und wie gesagt, sie war halt schon immer verschossen in Michael Caine und so. Was weiß ich. Also ich konnte ja, aber das ist. Normalerweise ist das doch so dahergesagt. Die 5-6-Jährige irgendwie so Verliebtheit mit irgendwie der Intimität in einem Familienverbund verwechseln, dem sie nicht angehören. So, du findest halt irgendwie den Vater von jemandem besonders nett, weil er so freundlich zu dir ist. Naja, Und im Kontext des Films jetzt mal argumentiert, könnte es ja sein, dass sie dann so gemeint hat, ja, irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich würde es halt kaufen, weil du hast natürlich recht. Es gibt auch halt Kinder, die einfach sagen so, oh, ich liebe Onkel, so und so. Aber halt, Es gibt natürlich auch Mädchen, die in dem Alter halt verknallt sind in ihre Lehrer. Okay. Oder in die Väter von Freunden oder in den netten... Typen aus der Bibliothek, der das ist ja normalerweise auch eine komplett sexlose Art von Liebe. In dem Alter, nee. Nee. Also. Mit 17 passiert dir sowas noch? Oder mit 18 oder 19? Wie weird ist das denn? Ich will halt jetzt nicht für andere sprechen, aber so von dem, was ich weiß, klar sind halt Mädchen in dem Alter auch mal heiß auf ältere Typen. Was nicht immer heißt, dass was passiert oder was passieren muss, aber es kann passieren, natürlich. Wobei, du halt recht hast, es ist auch wiederum so eingeschliffen als halt eine Sexfantasie für Männer, dieses, oh, die geile Tochter von meinem Kollegen war schon immer in mich verliebt, dass es halt schwer zu trennen ist. Und ich sag halt, es ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber der Film präsentiert einem das auf jeden Fall so. Und dass sie jetzt halt wirklich, dass halt Michael Caine jetzt so krass der Mann ihrer Träume ist, ist halt tatsächlich ein bisschen hart und ihr Verhalten deutet dann im Endeffekt doch eher darauf hin, dass sie halt emotional nicht stabil ist. Ich kann nur sagen, in dem Moment habe ich es tatsächlich noch gekauft. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Sie wirkt auf mich schon... Und meinem Heranwachsen mit Rape Culture, ich weiß es nicht. Crazy. Aber genau, es gibt dann halt so diese super süßen, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja eine Komödie, also super süße Dialoge, wo halt sie halt sagt so, oh, wo Michael Caine zu ihr sagt halt so, oh, geh weg, und sie sagt so, oh, küss mich und ich mach's, und dann sagt er so, ich küsse dich nicht, ich versohle dir den Hintern, und dann sagt sie so, oh ja, bitte versohle mir den Hintern und beiß mich auch und so, und dann sagt er, weil er Michael Caine ist. Sie will ihm auch das Blut wegküssen, weil er sich beim Rasieren geschnitten hat, was auch halt... Ja. That's a pretty AIDS. Jennifer ist ganz schön intens halt. Also Jennifer ist schon eine sehr intense Braut, kann man nicht anders sagen. Und dann sitzen sie halt beim Frühstück mit echt mega horny. Robert Boulogne, also mit dem nichtsahnenden Vater. Und weil das vor allen Dingen halt auch wirklich nicht wie romantische Liebe rüberkommt, sondern wie ach, straight up Geilheit. Also komisch, ich muss halt zugeben, ich habe sie in dem Moment voll geglaubt, dass sie mega verliebt ist. Tut mir leid. Es war wirklich so. Ich hätte fast schon während des Films gesagt, ich wünschte, Frauen wären heute noch so psychotisch lüstern, wie in diesem Film behauptet wird, dass sie jemals waren. Also was natürlich stimmt, Das ist ja quasi so, dass sie sich aufs 10-Meter-Brett stellen, die Beine breit machen und runterspringen auf deinen Kopf. Nicht auf das Geschlechtsteil, sondern gleich in den ganzen Körper verschlingend. Ich meine, es stimmt natürlich, also Jennifer ist in dem Film halt porträtiert wie so eine derangierte Sexbombe. Ja, wie so ein Sexual Predator. Sie ist halt wirklich, also sie kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, das stimmt. Aber für mich ist es halt auch schon dieses, also sie sitzt halt mit Michael Caine dann beim Frühstück mit dem Vater zusammen und natürlich geht dann dieses Spielchen los so, und sie will unterm Tisch an ihm rumlöten so und er ist immer so, lass das und dann macht sie so Zucker auf den Tisch und schreibt da so I love you rein und deswegen dachte ich halt, okay, es ist halt auch, aber es hat diese romantische, diese Crush-Ebene und so. Du hast aber recht, ich glaube, es ist wirklich so eine irre Fantasy-Version von... Sie will die ganze Zeit an seinen Eiern gurgeln. Ja, das will sie. Das, was ich halt bei einem 17-jährigen Jungen, der sich irgendwie in so eine 40-jährige Alte verliebt, nachvollziehen kann. Aber der Film ist halt... So funktionieren Frauen, also definitiv höchstens irgendwie so auf Sekundenbasis oder so, aber nicht permanent. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich selber mal hinterfragen, weil ich das so gekauft habe. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich total einen Stoß rede, aber also nicht, dass sich Frauen nicht so verhalten sich Menschen nicht. Nee, ich meine, du hast halt recht, weil es ist halt so eine krasse Altherrenfantasie, dass sie dann halt auch wirklich so vor ihrem Dad so, dass mein Vater dabei sitzt, macht es noch erotischer. Ja. Ist halt so, oh Gott, was? Wenn er eine tische Decke hätte, dann würde sie einen blasen. Ja. Ja, also, nee, das stimmt schon. Und das ist halt, nein, das ist Quatsch. Selbst Six Feet Under wäre das zu beknackt gewesen. Und Six Feet Under hat sich sehr, sehr detailliert in der Zeichnung sexuell abnormer Menschen versucht. Das Ding ist halt... Brenda und Psycho Billy forever and ever. Oh ja, stimmt, der Inzest. Aber es ist halt irgendwie tatsächlich der einzige Film, an den ich mich erinnere, wo ich so ein bisschen sowas Ähnliches gesehen habe, war tatsächlich Lolita, und zwar Adrian Lyons Lolita, nicht Stanley Kubrick's Lolita. Billitos. Und selbst da ist es Billitos. Und selbst da ist es, glaube ich, zweifelhaft, was da passiert. Ja, das ist halt dieser ganz, ganz, die geile ganz, Nymphe. Ganz, ganz miese David Hamilton Shit. Ja. Nicht unbedingt Rest in Peace. Ja. Das war tatsächlich der David Hamilton. Das war der David Hamilton. 2007 David Hamilton. Ich habe 12-Jährige bei Fotoshoots. David Hamilton. Zumindest sind wir thematisch konsequent. Okay, na gut, okay, Jennifer. Nee, aber es ist dieser Topboss. Diese Denkweise von solchen Männern. Ja, klar. Die sich da niederschlägt. Und es ist. Pff. weißt problematisch, du was? To say the least. Also Blame It on Rio, wie gesagt, geht ja auch noch bewusst damit um, dass es volljährige Frauen sind. Ja, ja. So auch wenn für mich halt, also ich bin halt einfach diese Lesart auch so gewohnt von diesen Filmen. Ja. Dass da halt bewusst eine Grauzone gelegt wird. Oh, 17, vielleicht 16, sind sie, ja, ja, 18, klar, ja. Und 20. Ja. Wie man es halt aus Zärtliche Cousinen kennt. Oder ja, halt auch ja. aus dem Schulmädchenreport, wo... oder aus Slash-Fanfiction. Ja gut, aber das hat ja auch nicht so großen mediales Echo. Aber ich muss echt sagen, ich bin da tatsächlich an den Film so rangegangen, dass ich dachte, okay, da ich halt im Bereich halt Slash-Fanfiction auch schon so manche zweifelhafte oder creepy Sache geschippt oder geschrieben hat, muss ich da vorsichtig rangehen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, es ist halt creepy und es ist halt komisch, wenn Leute halt so tun, als wäre es nicht creepy. Es ist halt einfach so. Ja? Ja. Eben. Weil, wie gesagt, Menschen sich nicht so verhalten. Nee, nicht so, nee, nee. Ja. Was ich halt auch immer wahnsinnig finde, ist es gerade in der deutschen Pornografie, die Obsession mit Inzestpornos. Es gibt so viele Inzestpornos, es ist halt also allein schon, dass man sowas halt auch so halbherzig in diesen Kontext drückt und es für mich dadurch unkonsumierbar macht. Warum? Ja gut, also weil es offensichtlich ja doch für viele Leute ein Kink ist, so. Also, wir sind wieder bei spätestens, wenn die Leute sich gegenseitig mit Mutti und so anreden. Ja, also, das ist halt, ja, also die Mother ist halt dann schon schwierig, ja. Also, das stimmt. Und das wird halt auch, wie gesagt, Altherrenfantasie, von vorne bis hinten. Na klar, das sowieso. Aber das, warum man das dann halt noch so familienfreundlich baut, der Film wird immer abgefuckter, je länger ich über ihn nachdenke. Das ist halt das, was auch mein Problem ist. Weißt du, bei mich ist es so, wie gesagt, alte Männer, die über Teenager fantasieren, okay, gibt's. Teenager, die über Sex mit gewissen alten Männern fantasieren, okay, gibt's. Aber so diese Traumschiff, dieses Twist, es ist so seltsam. Das ist halt im Grunde eine Folge Traumschiff sein könnte, wenn du einfach so ein paar Figurenbeziehungen ändern würdest. Ja, ja. Oder, wie gesagt, es könnte ein viel abgefuckterer Film sein, wenn man halt wirklich einfach weniger feige und weniger ha-ha-ha-ha mit dem Thema wäre, ist man ja aber auch nicht. Und deswegen war ich mich halt sehr, sehr viel in dem Film, sehr viel Zeit damit verbracht, wirklich verwirrt zu sein, weil ich nicht wusste, welche Position bezogen wird. Aber letztendlich hast du halt recht damit, dass es halt letztendlich diese Altherrenposition ist mit diesen Männer können nicht anders und Frauen haben, steht halt das Scheunentor offen so. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, so. Ich versuche mal zum Plot zurückzukommen. Also. Ja, Rasierschaum scheiße, Frühstückstisch scheiße. Dann sind sie auf dem Markt Gemüse kaufen, ja, genau. und reden auch nur darüber, welches Gemüse ihnen besser beim Bumsen hilft. Ja, exakt. Was man noch erwähnen könnte als Info, weil es später wichtig wird, ist halt, dass sie treffen bei der Gelegenheit noch ihren Nachbarn in dem Hotel, ist auch ein älterer Herr, der halt auch gerade mit einer jungen Dame shoppen ist, so irgendwie, und dann auch so haha-mäßig irgendwie so potenzförderndes Obst irgendwie in seinen Korb legt. Packen wir das mal kurz weg für später. So. Ja, die beiden alten... Ich hatte dann aufgeschrieben, dass Robert Bologna und Mike kennen Kacken. Ich lese aber gerade selber Kochen. Ich war gerade im Rätsel, in welcher Szene von dem Film waren die gemeinsam am Kacken. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist so gut, ne? Ja, das ist hier, Moment. Das ist hier Kackwitz. Wenn du versuchst, dich an die imaginäre Szene zu erinnern, wo die beiden auf dem Scheiß sitzen. Ich kann nicht drauf, das habe ich genau notiert. Robert Bologna und Michael Caine kochen für ihre Töchter. So, deswegen waren sie auf dem Markt einkaufen. Und Robert Bologna redet aber immer noch nur davon, wie viel Druck er hat und dass er halt ja heute Abend auch gleich wieder eine aufreißen will und so. Und Michael Caine ist halt so, oh nee, kein Bock. Und die Mädchen kommen und Jennifer ist halt dann auch gleich wieder so am Rumscharwenzeln und ja, er hält vor Michael Caine und seiner Tochter noch so eine Ansprache. Oh Gott, ja, stimmt. Wie verbunden er sich ihnen fühlt und wie viel es ihm bedeutet, dass sie gemeinsam Urlaub machen. Richtig, so. Genau, ja. Und Jennifer steht so mit dem Rücken zu Michael Caine und fängt so an, ihm hinten zu berühren. Ihn halt vorne. Also sie, sie reicht ja hinter ihren Rücken und versucht dann so mit ihrem Körper vor ihrem Vater zu verdecken, dass sie ihn dann an den Lulli geht. Ich sag ja, Jennifer ist nicht die erste Torte auf der Kerze. Ja, ich hab oder auch verrückt. Bei der Szene notiert, Robert Boulogne ist entweder der dümmste oder der perverseste Dad der Welt. Ja, ja, ja, ja. Darüber wird halt auch zu reden sein. Ja, wir müssen darauf zu sprechen kommen später, ja. Und Michael Caine erzählt auch, wie er Jennifer das erste Mal geküsst hat. Ja. Als sie noch ein Baby war. Genau. Es ist noch schlimmer, als man dachte. Es ist nämlich das Ding. Also Robert Boulogne lässt dann Jennifer und ihn einfach alleine, weil Demi Moore ist auf dem Date. Robert De Niro, oh mein Gott, nein. Nicht der Dirty Grandpa. Robert Dirty Grandpa. Robert Boulogne lässt halt Jennifer und Michael Caine einfach alleine und sagt dann auch noch so, komm, du musst für mich babysitten. Und es endet dann natürlich auch mit Michael Caine, wie er sagt so, nein, Jennifer, wir müssen jetzt sofort damit aufhören, was dann dazu führt, dass sie gemeinsam in der Hängematte schmusen und Michael Caine die Geschichte erzählt, wie er sie zum ersten Mal geküsst hat, als Kind. Genau. Ja, und sie sagt dann auch noch so, ja, du sollst ja nicht, das ist ja schlimm, dass du mich damals schon irgendwie... Man sollte ein Baby nicht vor Lust verrückt machen. Ja. Sagt sie buchstäblich. You shouldn't drive a little baby wild with desire. Und wie gesagt, sie ist verrückt. Cause it's fun. Verrückt. Es ist verrückt. Ja. Wer sagt sowas? Wer sagt sowas außer Verrückten? Das sagt in der Tat niemand. Also in dem Moment begann es mein Aufzug, der Mann so, okay, nee, Jennifer ist nicht einfach nur ein verknalltes, ich weiß es auch, Mann, ey, ich weiß es auch nicht. Oh Gott. Ja. Aber natürlich, verbringen Michael Caine und Jennifer dann nochmal die Nacht miteinander. Ich habe auch an dem Punkt habe ich mir, also weitestgehend, ich habe nur noch sehr, sehr sporadisch Notizen gemacht und einmal wirklich groß in kompletter Großschrift Insanity in meine Klage geschrieben. Ich habe mir ungefähr an dem Punkt des Films, muss ich nochmal extra betonen, weil mir es in dem Moment erst dämmerte, geschrieben, Michael Caine soll die Sympathiefigur in dem Film sein. Es war so, ach so. Für mich war das von Anfang an klar. Du hast ja auch recht. Ja. Es hätte mir auch klar sein können. Aber ich dachte so, oh, man erst soll auf seiner Seite erst sein. Erst der Hugh Grant okay. Dieses Films. Wenn Hugh Grant die Rolle spielen würde, wäre es genauso eklig. Natürlich, keine Frage. Aber es ist halt so. Ja, es ist der Hugh Grant. Ja, diese hop, limey, hom, hi, hom, hi, hom, hi. Ja, genau so ist das halt. Ja, also ab dem Punkt, okay, Notizen sind bei mir auch eher so ein bisschen drunter und drüber. Was auch noch wichtig ist, also Robert Boulogne hat mit Jennifer halt so einen Pakt mal geschlossen, dass sie ihn, ist auch so bescheuert, dass sie ihn anrufen soll, bevor sie zum ersten Mal Sex hat. Was ganz oberflächlich erstmal so klingt, oh, er ist ein Vater, der über seine Tochter informiert sein soll. Aber wirklich, wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, deine Theorie unterstützt, dass er so einen komischen Inzest-Fetisch mit seiner Tochter hat, weil... Ich glaube... Warum sollte sie ihn anrufen, kurz bevor sie Sex hat? Robert Boulogne wird sexuell davon erregt. Ja, bitte. Ja, sagt deine Theorie. Wenn seine Tochter mit anderen Männern schläft. So eine Art Vater-Tochter-Cuckolding. So viele Dinge ergeben Sinn, wenn man... Ich weiß nicht, wie man auf den Trichter kommt, dass einen sowas geil macht. Ich konnte es halt auch nur noch da herleiten. Dass Robert Boulognes Figur in diesem Film halt schon so alle erotischen Exzesse und sinnlichen Genüsse durch hatte. Er ist durch. Und mittlerweile so abartige Sextrigger braucht, dass er halt wirklich, dadurch, dass er wütend wird, spürt er auch wieder was. Ja, und das muss dadurch es sein. Halt eventuell geil. Ja, genau. Dadurch, dass er Leute dazu zwingt, mit seiner freizügigen Tochter den GV zu praktizieren, bekommt er so eine Form von Erniedrigung, die ihn geil macht. Was der Film halt dann sagt, ist, dass er einfach ein Trottel ist. Dass es weniger Sinn ergibt. Es ergibt weniger Sinn. Ich finde meine Theorie, ich bin mir völlig, völlig bewusst, dass diese Konstellation reichlich absurd ist. Ja. Aber das wäre ein Der Schiff Film ist absurd. Also es ist halt, ja eben. Deswegen, wie gesagt, ergibt das, was du sagst, mehr Sinn. Also auch gerade mit diesem Pakt, den er mit dir hat und so. Und Michael Caine ist natürlich so, oh ja, was soll sie dich denn anrufen? Und er ist dann so, nee, das ist mein Pakt mit ihr und Vertrauen und das ist ganz wichtig und was auch immer. I don't know, man. Und ja, also Jennifer ist ja komplett liebestoll. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon 80 Mal gesagt. Und Jennifer sucht sogar irgendwie so eine, in dem Teil des Films, glaube ich, so eine Priesterin auf, die sie berät irgendwie, ja, wie sie den Michael Caine richtig bezaubern kann. Ja, und weil sie halt irgendwie, sie ist deprimiert, weil Michael Caine ihr nicht sagt, dass er sie liebt. Genau. Und genau. Sie will halt das, sie will halt wissen, ob Michael Caine sie liebt. Genau. Weil er es ihr nicht sagt. Und deswegen geht sie zu so einer brasilianischen Schamanin an so einem Wasserfall, die ihr dann so ein kleines Holzpüppchen an der Halskette mit so einem für die winzige Größe dieses Holzpüppchens ziemlich massiven Pillemann, yep, schenkt, dass sie in so einer Zeremonie zuvor geweiht hatte. Mhm. Und irgendwie soll sie irgendein Ritual dann noch vollführen und dann kriegt sie gewahr, was Phase ist. Michael Caine. Ja. Und ja. Sie wird halt auch immer, also es wird halt auch immer unsubtiler, weil es gibt dann halt die Situation, dass halt wirklich Robert Bologna, Demi Moore, man erinnert sich, es gibt sie noch, Michael Caine und Jennifer alle zusammen am Strand sind und sie geht halt gerade mal hinter so ein Fels und schmeißt halt irgendwie so diese Blumen in die Brandung. Die werden weggespült. Und dann fängt sie an, ganz laut zu kreischen, du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich doch. Und spätestens an dem Punkt ist klar, Jennifer ist mindestens borderline. Aber auf jeden Fall kommt dann natürlich Michael Caine auch hinter den Felsen schlawinert und ist halt, ja, so, was machst du da? Und haut sie die Fresse. Und schlägt sie ohnmächtig. Genau. Nein, tut er nicht. Ja. Aber ist halt so, was machst du denn hier? Und dann knuschen sie halt. Weil nichts mehr, was, ja, Moral existiert nicht. Wir haben den vernünftigen Sektor verlassen. Das ist halt interessant, du hast halt irgendwann, das war an einem späteren Punkt, deswegen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es jetzt schon sage, nee, du hast den Film halt genannt, ein Film ohne Gewissen, und das war im Endeffekt das Einzige, womit ich mir dieses Verhalten irgendwie erklären konnte, dass es halt wirklich egal ist, ja, ja. Nothing really matters. Ja. Ja, und dann macht Jennifer noch Nacktfotos von sich. Genau. Dann sieht man kurz ihr kleines Bärchen. Jennifer, wie gesagt, sehr attraktiv. Nee, es ist, jetzt kommt nämlich, bevor das mit dem Bärchen kommt, ist es nämlich noch so, jetzt kommt nämlich der wirklich, für mich wirklich anstrengende Film, das ist der Teil des Films, wo Jennifer halt anfängt morgens zu weinen, weil Michael Caine sie zurückweist. Ich weiß nicht mehr genau, was der konnte, weil es geht ja ständig nur hin und her zwischen den beiden. So, nee, wir müssen aber, nee, wir können nicht, aber ich will dich, aber wir können nicht und bla, und dann machen sie es doch. Aber jedenfalls sagt er so, nee, Jennifer, es kann so nicht weitergehen, bla. Und sie ist halt am Weinen und geht dann halt zu ihrem Vater. Und hat halt dieses, Daddy, ich bin so traurig, oder ist es wegen einem Jungen? Und so, ja, und dann sagt sie halt, dass ihr Herz gebrochen wurde und dass sie Sex hatte mit einem und dann geht es ein bisschen hinterher und dann kommt halt raus, dass es sich halt um einen älteren Mann handelt und wie gesagt, Robert Bologna hat dann entweder einen Fetisch oder steht halt richtig krass auf dem Schlauch und schnallt halt überhaupt nicht, wovon sie redet. Ja, vorher war aber noch die Szene, wo sie Rodizio essen, so nur im Zuckerhut. Nee, weil sie gehen ja Rodizio essen auf dem Zuckerhut, ja, weil Robert Bologna Michael Caine bittet herauszufinden, okay, mit dem seine Tochter gepoppt hat. Ja, wahrscheinlich als Teil von seinem abgefuckten Kackholding Vater-Tochter Fetischspiel oder so, was wirklich mehr Sinn ergibt, als dass er überhaupt nicht schnallt, was los ist. Aber genau, nachdem er weiß, dass seine Tochter ganz traurig ist wegen irgendeinem älteren Mann. Ja, er weiß sogar genau das Alter dieses Mannes, 43, ja, und dass er blaue Augen hat. Ja. Ha. Ha. Ha. Schwierig. Das ist so ein echt, ist entweder ist der König, ja, der Creeps oder ist der König der Morgenrose, man weiß es nicht. Ja, eins von beiden, ja. Und er bittet dann das mit dem Nacktfoto macht sie aber nachdem. Das macht sie zu diesem Essen, ach weil so, sie, Michael Caine hatte sie ja zurückgewiesen und lädt sie dann aber zum Essen ein. Das ist so schwachsinnig kompliziert und auch, ja. Ja, lädt sie dann zum Essen ein, weil Robert Bologna ihn darum gebeten hat. Und dann ist sie total begeistert und macht halt ein sexy Selfie von sich selber und gibt ihm Nudes. Und das ist dann halt so eine Szene, wo sie beide halt auf den Zuckerhut fahren mit so einer, mit dem Ding. Ja. Ich vergesse, Seilbahn oder so. Und ja, das ist eine Seilbahn. Sie gibt ihm, weil Jennifer halt überhaupt keine Boundaries hat, dieses Nacktfoto von sich halt mitten in dieser Seilbahn und er nimmt es dann aus dem Umschlag und dann steht hinter ihm auch noch so ein japanischer Tourist und macht erstmal einfach Fotos davon oder will Fotos machen. Und schon in den 80ern waren Japaner in erster Linie dafür berühmt, Onanisten zu sein. Danke Hollywood. Zumindest laut Blame It on Rio, genau. Und sitzen dann aber beim Essen Und ja, und es ist halt dasselbe Spiel wie immer so. Sie ist halt, aber Michael Caine, ich liebe dich für immer. Und er ist halt, aber Jennifer, das geht doch nicht. I don't know. Think that's a good idea. Ich muss eine Szene, bevor ich es vergesse, erwähnen, die ich mochte in dem Moment. Nämlich, es gibt so einen Moment, wo Jennifer dann ihm seine Hand lesen will. Und dann halt, er sagt, er hat eine sehr kurze Lebenslinie. Und dann sagt sie, nee, das ist nicht deine Lebenslinie, die kurz ist, es ist deine Herzlinie. Und er sagt so, ja, die ist sehr kurz. Und ich fand es halt gut, dass in dem Film, in der Szene zumindest einmal angesprochen wird, was für ein Scheißmensch er ist. Einmal. Aber egal. Ja, wie geht's weiter? Also, den Schmonsens fandst du? Es ist das eine Eingeständnis in dem Film, dass Michael Caine halt nicht ein Eingeständnis ist. Ich fand sie nicht gut, ich fand es halt besser als alles andere. Weil die Figur halt auch die ganze Zeit intellektuell entwürdigt wird, insofern. Welche Figur? Die Tochter, Jennifer. Ach so, natürlich. Gut, okay. Nee, klar, natürlich. Aber dieses mit denen, ja, meine Herzlinie ist echt sehr, sehr kurz, ne? Sagt ja Michael Caine. Und er sagt es halt auch ja, mit seiner Erkenntnis. Ja, aber ich glaube, dieser Handlesestick, ich weiß nicht, ob der Film den von der Figur so ernst nimmt. Es hat in dem Moment schon eine Aussage, natürlich, wenn er von sich selber das sagt. Hat es natürlich schon eine Aussage. Ja, ja gut. Ja. Aber, ich meine, es ist halt sehr wenig, ich sag jetzt auch nicht, dass ich die Szene feiere, so, ja. Aber zumindest wurde es halt einmal gesagt, so, ja, er ist halt auch ein Arschloch. Er ist nicht dieser unschuldige Stoffelbär, der halt irgendwie in die Vagina von diesem jungen Mädchen gefallen ist oder so. Was er dann für den Rest des Films natürlich aber auch wiederum ist, klar. Aber dass du das so interpretierst, es kann ja auch sein, dass sie einfach sagen, dass er nicht so ein Romantiker ist. Das kann auch sein. Ich glaube nicht, dass der Film oder die Figur in diesem Film über sich selber so ein hartes Urteil fällt. Nee, das räume ich ein. Also klar, vielleicht hast du auch recht. Wie gesagt, der Film an sich fällt tatsächlich kein hartes Urteil. Das wäre so krass. Ja. Das wäre so krass gegen den Strich gebürstet. Ja, du kannst auch recht haben. Ja, lecker Rodizio auf dem Zuckerhut. Ja, ist schon lecker. Mit Handlesen und sie trinkt komischerweise ein Bier. Ja, weil Jennifer schon so reif ist, Felix. Sie ist schon so reif, sie ist weiter als andere in ihrem Alter. Mhm. Nee, sie ist verrückt. Aber, ja. Gibt's nochmal eingeborenen Tanz, wie beim Traumschiff, und dann versucht Michael Caine, Jennifer mit einem gleichaltrigen Stecher zu verkuppeln. Das ist auch wieder... Auch wieder so eine etwas seltsame Ebene, ne? Ja. Weil es halt wirklich auch dieses, dass sie sehen und halt dann so... Er sagt dann auch, sie braucht das jetzt und so. Ja, oh, ist so schlimm. Und vor allem, sie ist dann auch noch so, die ist so, sie sehen dann halt diesen 19 und es ist halt so, soll ich mit dem mitgehen? Selbst wenn sie 19 wäre, dann ist es doch, dann obliegt es ja nicht Michael Caine irgendwie zu sagen, dass sie jetzt möglichst dringend eine Wasch in den Keller geschmissen bekommen muss. Ja, eben, ja sicher. Das ist so alles daran schlimm. Ist falsch, alles daran ist creepy. Es ist nicht gut. Ich wollte noch kurz zu der Zuckerhut-Szene sagen, dass Jennifer nochmal als Positivbeispiel für Beziehungen mit Altersunterschied angibt, Charlie Chaplin zum Beispiel, was ein fürchterliches Beispiel ist, weil der halt eine 13-Jährige geheiratet hat. Und wenn wir da jetzt ansetzen, ich weiß nicht, egal, aber weiter, genau. Also Charlie Chaplin, Hank Williams, Woody Allen. Sie hat auch gesagt Salvador Dali, aber ich weiß nicht, wie... Salvador Dali, aber... Ich weiß nicht, wie alt im Schnitt die Tussis von Dali waren. Aber man ist ja so einiges gewöhnt. Chaplin ist schon eine harte Ansage. Chaplin ist eine sehr harte Ansage, in der Tat. Aber auf alle Fälle lässt Michael Caine sie dann mitgehen mit dem mit diesem jungen Mann. Und Robert Bologna fragt dann auch noch Michael Caine darüber aus, was halt auch nochmal diese ganze... Oh, ey, warum sind alle in dem Film so obsessed? Das regt mich auf. Ja, sie haben ja diesen Moment dann, wo Robert Bologna sagt, du bist mein Fels. Ja, you're my rock, ja. Und, I wouldn't put it that way. Oh, I don't know, Robert. You mean rock hard? Nee, aber es kann halt... Robert Bologna ist nicht notiert, finde ich sehr gut. Er möchte dem Stecher seiner Tochter... sagt der Express des Verbis, in den Anusmesser. Ja, stimmt. Er nimmt sich dann auch noch irgendwann ein Obstmesser und sagt, dass er das halt direkt einführen möchte in den... Ja, den Schandtäter. Es fällt halt wirklich dieses... Den Floßknecht, der den Tröster in seine Tochter rammt. Oh, ein saftiger Schwank in die... Ja, so, und es wird immer saftiger. Aber ich kann halt nicht, ich kann wirklich kaum Worte fassen, wie frustrierend diese dieser Teil des Films ist, weil nicht nur ist es mega creepy, es ist halt auch wirklich diese Situation, dass Robert Bologna halt total besessen davon ist, mit wem seine Tochter schläft, Jennifer besessen ist davon, Michael Caine zu schlafen und Michael Caine davon besessen ist, also Robert Bologna nicht zu erzählen, dass er mit der Tochter geschlafen hat und es ist ermüdend ohne Ende und ich schätze Demi Moore gründet in der Zeit wahrscheinlich einen Kokainhandelring oder so, ich weiß es nicht. Sie hat einfach einen guten Urlaub, man sieht sie dann immer wieder, wie sie so klassische Urlaubsaktivitäten macht. Demi Moore ist halt diejenige, die... Mit dem Hanggleiter von Zuckerhut zu segeln und so. Das macht natürlich Demi Moore automatisch zu der vernünftigsten Person im ganzen Film, aber es fühlt sich auch schlecht an, weil man weiß, dass dieses junge Mädchen, das niemandem was getan hat, ihren Urlaub total zerschossen kriegt davon, dass ihr blöder Vater unbedingt ihre 18-jährige Freundin nageln musste. Das ist wirklich scheiße. Das ist ein scheiß Urlaub. Nee, aber immerhin geht sie Hanglider fliegen. Sie ist sehr, sehr zen mit dieser ganzen Angelegenheit. Außer erschreckenderweise, aber welche Figur in diesem Film handelt rational? es ekelt sie in keinster Weise an, dass ihr verheirateter Vater mit ihrer besten Freundin vögelt. Und sie sagt dann nur so, ja, du musst halt nur wirklich aufpassen, dass, ne, dass du keinen Scheiß baust. Ne? Ich gehe mal kurz... Segel fliegen und baden und in Disco. Also das muss man auch dazu sagen, es ist halt auch so ein Plot, der nirgendwo hinführt, aber er ist da, dass Demi Moore halt sagt noch, dass sie eifersüchtig ist auf die Zuneigung, die Jennifer von ihrem Vater bekommt. Weil es halt immer noch so ein kleiner Thread ist, Entschuldigung, dass sie halt sich mehr Aufmerksamkeit von ihrem Vater wünscht, aber gleichzeitig angepisst ist von ihm. Aber es ist eine Sache, die halt auch nur super seltsam rüberkommt und auch nie irgendwo hinführt. Also, ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt noch diesen Moment, wo Jennifer halt Demi Moore fragt, ob Demi Moore sie jetzt hasst, weil sie mit dem Vater pimpert. Und Demi Moore halt dann sagt so, nee, ich hasse nicht dich, ich hasse ihn. Und dann halt fragt so, sagt er dir jemals, dass er dich liebt? Und sie sagt halt so, nee, das ist in dem Teil noch. Und Demi Moore sagt dann so, ja, du gewöhnst dich dran. So nach dem Motto, ich möchte auch, dass mein Vater mich liebt hat. Ich denke, es ist so gemeint. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich möchte da echt nicht mehr. Ich habe schon durch Analyse zu viel über diesen Film erfahren. Das jetzt nicht auch noch. Ja, was haben wir nicht schon für Sachen aufgedeckt, ja. Aber auf jeden Fall, an diesem Teil des Films ist es an Michael Caine, so ein Ritual zu vollführen, wo er halt hofft, glaube ich, von seiner Lust auf Jennifer befreit zu werden. Weil, wie gesagt, aus eigener Kraft schafft er es ja nicht, weil Männer können sich ja nicht helfen. Und deswegen geht er halt eigentlich auch zu dieser Schamanin und lässt sich halt dann so besingen und so. Und das passiert auch noch. Genau, und da gibt es dann auch so einen kleinen Moment der Verurteilung, wo ihn die Schamanin halt fragt, so, wie viel jünger ist sie denn? So und so viel jünger? Und ist sie doppelt so jung? Und er sagt so, nee, noch jünger. Und dann sagt sie ihm halt so, und dann sagt er, wie viele Kerzen muss ich nehmen? Und dann sagt sie halt, nimm alle. Und es ist halt auch noch so ein Moment von ho, ho, ho, ho. Aber nein. Ach, das war die Szene, ja, stimmt. Ja. Ja. Robert Bologna liest das Tagebuch seiner Tochter. Genau. Das lässt ihn keine Ruhe. Ja. Nicht zu wissen, wer seine Tochter penetriert. Und ich muss halt sagen, wieder. Genau, es gibt ja dieses Thema, dass Väter halt sehr beschützend gegenüber ihren Töchtern sind. Und zu einem gewissen Maß ist es ja okay. Aber halt dieses Maß an Involviertheit, das Robert Bologna hat, dass er sprichwörtlich nicht mehr zur Ruhe kommt, wo er herausgefunden hat, wer seine Tochter... Er will diese Person in ihr Arschlochmesser. Ja, ist halt mega, mega... Weil er ist ja auch nicht in einer religiösen Sekte oder so. Er ist einfach nur besessen davon. Diese Tagebuchszene war auch seltsam. Ja, total. Im Sinne, dass ich da dachte, ist das ein Remake von irgendeiner französischen Komödie? Danke, da habe ich mehreren Punkten gedacht. Der Humor ist genauso beschissen. Ja. Wie in diesen französischen Lustspielen, sage ich mal. Absolut, absolut, absolut. Er liest dann halt in diesem Tagebuch auch vor. So, er ist 43 Jahre alt, er hat blaue Augen. Und in dem Moment, wo Robert Bologna laut aus dem Tagebuch vorliest, dass er blaue Augen hat, setzt sich Michael Caine hat so eine Sonnenbrille rum, die irgendwo in dem Zimmer rumliegt. Ja, genau. Sieht so aus wie Larry David in seinem Saturday Night Live Auftritt, als Kevin Williamson nur ständig Bitch sagt. dass du an diesen Auftritt so lebhaft Erinnerung hast. Das war mega krass. Das war sehr lustig, ich musste auch sehr lachen. Im Gegensatz zu Blame It on Rio. Ja. Ja, wo ich mehr so aus Schock gelacht habe. Ja, aber danke, dass du das mit der französischen Komödie gesagt hast, weil genau diesen Ton hatte es halt zum Teil. Genau. Und auch dieses, und da sind wir auch wieder in diesem Altherrenwitz drin, weil es natürlich dann auch noch so ist, dass Michael Caine dann auch noch damit rumkokettiert, dass er auch noch eifersüchtig wird, als dass in dem Tagebuch von Jennifer dann auch über andere Jungs was steht und so, aber das dann auch verstecken muss vor Robert Bologna, und es ist halt so, ja. Wir hatten noch gar nicht die Szene erwähnt, bei der du auch lachen musst. Dass du musstest, als Jennifer ihrem Vater erzählt überhaupt, dass sie mit einem älteren Mann geschlafen hat, die Balkontür offen steht und Michael Caine das alles hört und dann auch noch so in der Windeseile seinen Koffer packt und versucht, durchs Fenster zu springen, ja, und so. Ja, aber so, das ist halt die toten Tonart. Das ist mega seltsam. Es ist so seltsam. Und du hast recht, ich kenne das auch nur aus französischen Komödien. Das ist, was ist das? Aber Michael Caine ist ja immer noch Robert Bolognas Detektiv-Buddy. Ja, und sie spielen jetzt Sexdetektive auf so einer Party und wollen auf der Party rausfinden, wer denn nun derjenige welche ist, der seine Tochter stuppt. Ja, welcher Penis war an meiner Tochter, genau. Und das ist dann auch so Slaps. Familie in einem Brennpunkt. Yes. We are... nee, das ist gar nicht so das typische Familie im Brennpunkt, es gibt noch andere. Aber das ist dann auch so Slapstick-mäßig, wie sie hinter dieser Säule stehen, während halt Jennifer auf so einer Bühne tanzt und so, und dann wird Michael Caine noch so von so zwei Rio-Tänzerinnen halt so neben Jennifer auf die Bühne geschleift und angetanzt, und dann tanzt er halt mit so einem Mann, der ihn dann noch küsst, und ja, und der Typ ist halt gay. Und der ist dann gay für Michael Caine, genau. Ja. Und es sieht halt auch so aus, als wäre Michael Caine gay für den. Ja. Was ich halt interessant fand. Wäre auch ein erheblich weniger problematisches Pairing eigentlich. This was the weirdest vacation I've ever had. I had a lot of questions about my own sexuality. Very interesting. Aber ernsthaft mal. At least I can admit a little bit of curiosity. Ja. Master Bruce. Crumpets. Nee, aber genau. Robert Bologna steigert sich dann noch in die Idee rein, dass irgendwie so der Bühnenmusiker, der gerade irgendwie da so eine Liebesschnulze in die Richtung von Jennifer singt, dass er derjenige welche ist, und schlägt ihn dann noch auf der Bühne zusammen. Er hat leider sein Messer nicht dabei, dass er den gleich halt von hinten abstechen kann. Ein Anus-Kebab. Aber er verprügelt den halt auf offener Bühne, bis Michael Caine darauf hinweist, dass der blaue Augen hat, dass er keine blauen Augen hat. Braune Augen hat, genau. Und dann ist man wieder im Hotel, wo du die passende Frage gestellt hast, warum ist niemand im Gefängnis? Ja. Nach diesem tätlichen Angriff an der Copacabana. Umschnitt, sie gehen essen. Ja. What the fuck? Aber wir nähern uns jetzt... das ist wirklich das Rio de Janeiro aus Max Payne 3. Dem besten Spiel des Jahres 2012. Dem besten übrigens. Spiel des Jahres. Dem besten Spiel des Jahres 2012. Ja, auf jeden Fall. Des Jahres. Des Jahres. Und ich glaube, das Ding ist halt, es passiert noch mindestens 5-mal in der Zwischenzeit irgendwas zwischen Michael Caine und Jennifer. Wo wir können nicht, wir dürfen nicht, wir sollten, aber wir können nicht, wir dürfen nicht, egal. Aber sie sitzen, dann sitzen halt Jennifer, Michael Caine und Robert Bologna da im Hotelgarten beim Abendbrot. Und es kommt der Moment, wo Jennifer tatsächlich auspacken will darüber, mit wem sie denn jetzt Sex hatte. Wo ist ihren Vater noch so interessiert? Aber als sie gerade anfängt, es zu gestehen, tritt halt dieser ältliche Nachbar, man erinnert sich, hervor. Robert Bologna, der blaue Augen hat. Der blau, vielleicht. Doch. Achso, der blaue Augen. Sehr dunkle blaue Augen. Ich war übrigens sehr irritiert, weil von meiner Meinung nach hat Michael Caine auch keine blauen Augen, aber ist egal. Auf jeden Fall, auf den geht dann Robert Bologna los, weil er jetzt denkt, der war's. Und prügelt den dann erstmal so eine Runde durchs Hotel. Meine Fresse, ey, die Leute in dem Film. Diesen Film. Bobby Bolo. Und Michael Caine, der die ganze Zeit dieses Maul hier aufgekriegt hat, macht sich jetzt solche Sorgen darum, dass sein sympathischer Nachbar Eduardo vertrimmt wird, dass er dann endlich sagt so, nee, pass mal auf, Robert Bologna, das mit deiner Tochter, das war ich. Blitz und Donner. Und dann in dem Moment kommt halt so ein Blitz vom Himmel, weil natürlich... Was schon mal dumm ist. Allerdings in den folgenden 2-3 Minuten wird dieser Blitz und Donner, der während eines sogenannten Beats kommt, wenn ein Schauspieler eine dörfenschwangere Pause macht, kommt dann immer Blitz und Donner. Ja. Da. Ja, genau so war's. Ja. Und dann, man stöhnt dann so ein bisschen und so, ja. Ich wollte dich, aber jetzt hast du wahrscheinlich den Faden verloren. Nee, es ist halt nicht wichtig, es ist halt super egal, weil dann haben halt Robert Bologna und Michael Caine halt so ein Männergespräch, Aber Morat Bologna ist natürlich total sauer, aber messert ihn dann nicht durch den Arsch ab, weil es ist ja auch sein Kumpel Michael Caine. Und an dem Punkt ist es mir mit Grauen gedämmert, dass es in dem Film auch noch um diese Männerfreundschaft zwischen diesen zwei grundunsympathischen Typen geht. Ja. Und die haben dann halt dieses Gespräch und Michael Caine sagt dann auch so, oh, bitte schlag mich, so viel besser fühlen, wenn du mir eine haust. Und dann sagt Robert Bologna so, mir ist voll egal, wie du dich fühlst, ey, Alter. Das What's wrong with the last play, Morty? Ja. Und die verbleiben dann so und an dem Punkt, wo man denken würde, okay, der Karren ist mega im Dreck, gibt's dann noch so ein total lustig beschwingtes Benny Hill Verwechslungsspiel, wo irgendwie Michael Caine, Robert Bologna und Jennifer halt immer so abwechselnd aus ihren Schlafzimmertüren rein und rausgehen und gucken, ob gerade jemand anders im Flur ist und da da da da da und so. Und Michael Caine. Warum hat sich nicht wenigstens einer von den Leuten im Hotel gesucht? Warum ist nicht einer von denen gegangen? Ja, es ist unerklärlich. Und aber ich meine, guck mal, man hat ja für die Nacht schon bezahlt und so. Und fucking so. White people, ey. Ja, white, what is this white nonsense? Und dann bittet Michael Caine Jennifer noch zu so einer Unterredung in sein Auto. Und ich dachte, vielleicht brennen sie jetzt durch oder er bringt sie um oder was. Das könnte alles passieren an dem Punkt. Aber er hat dann noch zum 850. Mal dieses Gespräch mit ihr, dass es nicht mehr geht mit den beiden und so. Und dann kommt Demi Moore auch noch mit ihrem gleichaltrigen Beau irgendwie von so einem Date nach Hause. Und dann müssen die beiden sich im Auto ducken und so. Und dann sagt Mike Caine auch noch so, ja, ich bin einfach auch zu alt, um irgendwie solche Aktionen zu machen auf dem Rücksitz und bla, und es geht nicht mehr mit uns, Jennifer. Und ja, und ich bin halt frustriert, weil dieses Gespräch halt 50 Mal stattfindet in dem Film in unterschiedlichen Variationen. Also und nichts, ja, und nichts bewegt sie. Und dann sagt er noch so, ja, ich hatte gehofft, dass wenn wir das irgendwie weiterführen, dass dein Vater nichts davon erfährt, wo ich dachte, so, das ist noch schlimmer eigentlich. Und na, egal, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie verbleiben. Weißt du, wie sie verbleiben? Naja, sie geben sich Aknutschall. Stimmt, und das sieht dann... Gehen dann jeweils in das eigene Bett. Ja. Aber das sieht dann Demi Moore. Und Demi Moore als die eine rationale Person in dem Film kommt auf die Idee, ihre Mutter anzurufen, die ja, wie wir alle uns vielleicht noch erinnern, mit Michael Caine verheiratet ist. Und die kommt dann auch prompt. Am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, wie weit Baja weg ist, weil sie jetzt geschafft. Robert Bologna ist halt am Packen und brüllt halt, dass Jennifer jetzt auch kommen soll. Jennifer schreibt unter Tränen in ihrem Zimmer einen Brief. Robert Bologna und Michael Caine schreien sich noch eine Runde an im Wohnzimmer. Und in dem Moment kommt die Ehefrau von Michael Caine. Und ja, Robert Bologna sagt halt so, sag ihr, was passiert ist. Das tut Michael Caine dann auch. Und bei der Gelegenheit kommt dann aber auch raus, so, dass Robert Bologna war ja auch die ganze Zeit ein bisschen beschäftigt und konnte nicht auf seine Tochter aufpassen, weil er ja auch die ganze Zeit am Bumsen war. Und dann regt sich die Ehefrau von Michael Caine wiederum aus und wir erfahren dann, dass Robert Bologna und Michael Caines Ehefrau die ganze Zeit ein Verhältnis hatten. Und deswegen war sie halt auch allein im Urlaub, um darüber nachzudenken. Und jetzt Eltern sind voll blöd. Eltern sind wirklich voll blöd. Die Eltern in dem Film sind ja wohl das Schlimmste, ey. Das Schlimmste. Und ich glaube, und was man glauben soll, glaube ich, ist es damit halt wieder irgendwie Michael Caines Vergehen nicht so schlimm ist. Glaube ich, ne? Das wird relativiert dadurch. Ja, So ist es gemeint. Plötzlich. Und wie gesagt, ich kann mir das auch nicht wirklich erklären, außer, wie gesagt, dass der Film, dass das moralische Zentrum dieses Films halt komplett korrupt ist. Ja. Dass halt plötzlich auch in der Szene, in diesem Streitgespräch, auf einmal Michael Caine die moralische Oberhand hat. Ja, genau. Und seine Frau dann so ein bisschen so zur Rede stellt und sagt so, hey, das ist doch viel schlimmer, dass du jetzt mit Robert Bologna gefickt hast. Ist es nicht. Ich meine, es ist auch nicht nett, aber... Es ist mindestens halt gleichwertig schlimm und er hat halt keinen Grund, jetzt plötzlich irgendwie so... Dadurch stehst du jetzt noch nicht besser da, Michael Caine. Eine bessere Verhandlungsposition zu haben in der Situation. Das ist völliger Schwachsinn, aber die Szene läuft halt so ab. Ja, genau. Und ich glaube, ich würde halt sogar sagen, dass Michael Caine halt eigentlich die größere Scheiße gebaut hat. Ja, klar. Weil, also, ist immer noch halt eine 18-Jährige, ist immer noch die Tochter von seinem erwachsene Menschen ja. Haben halt, also das ist nicht okay, so eine Affäre zu haben, aber es passt. Kommt drauf an, wie da die Vereinbarungen untereinander sind. Und das Einverständnis und so, was weiß ich. Aber es ist halt, es glaube ich, noch uncooler mit einem mit einem Kind von einem. Ich finde es auch. Dass man als Kind geküsst hat, also ich finde es auch seltsam auf jeden Fall. Ja. Bevor sie das aber dann klären können, ereilt sie alle die Nachricht, dass Jennifer einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Schnitt, harter Schnitt, Krankenwagen. Comedy halt, ne? Comedy. Ja, sehr gut. Ja, Jennifer wollte sich was antun. Alle sind im Krankenhaus. Robert Bologna und oder Michael Caine merkt dann auch hilfreich an, dass das letzte Mal, als sie alle im Krankenhaus zusammen waren, halt die Geburt war von Jennifer. Weil, warum nicht? Das macht Robert Bologna. Bobby Bolo. Ja. Und bleibt damit halt meiner analytischen Matrix treu. Ja. Dass er halt echt ein krasser Purpose ist. Dass er halt schon so ein bisschen darauf abgeht, ja. Genau. Die Krankenhaussituation löst sich dann insofern in Wohlgefallen auf, als dass, wie gesagt, Jennifer ist nicht so. Der Doktor macht den klassischen Arrested Development Gag. Ja, kommt zuerst raus und fängt das Gespräch so an, ja, wir konnten nichts für sie tun. Mhm. Und die Eltern dann so, was? Und er dann so, ja, weil ja nichts mit dir los war. Das ist so wie Henry Winkler in Arrested Development. Wie gesagt, weil es stellt sich heraus, dass Jennifer in ihrer Pein eine Überdosis Antibabypillen genommen hat. Was wiederum dafür sprechen könnte, dass Robert Bologna auch vielleicht einfach nur totaler Trottel ist und es liegt in der Familie. Ich frage dann auch so, was passiert denn jetzt? Wächst ihr im Bart oder was? Ja. Das würde wiederum die andere Theorie jetzt. Und dann kommt halt was ganz Interessantes, kommt nicht eine Unterredung zwischen der Ehefrau von Michael Caine und der Geliebten von Michael Caine. Weil eins muss man ganz klar sagen, die Ehefrau ist halt auch sauer auf das Mädchen und sagt halt, that little bitch. Und geht dann halt zu ihr rein und macht dann auch ein paar, und die machen dann auch so ein paar Witze darüber, dass sie leider keine Stecker rausziehen kann, weil ihr eigentlich nichts fehlt und so. Ja, sie ist an nichts angeschlossen. Genau. Und da kommt dann, und da habe ich es dann geschnallt, weil da sagt dann tatsächlich die Frau von Michael Caine dieses Ding, dann sagt nämlich hier, Jennifer sagt halt, es ist alles meine Schuld, Michael Caine hatte nie eine Chance. Und dann sagt die Frau halt, ja, das haben Männer nie. Also hast du halt völlig recht, so. Er ist das Opfer und er hatte nie eine Chance, so. Und für mich hat es wirklich bis in dem Moment gedauert, dass ich dachte so, ach so, der Film meint es tatsächlich so. Na gut, okay, ja. Ja. Aber, alle verbringen nochmal die ganze Nacht zusammen in diesem Hotel. Jennifer ist im Krankenhaus. Die Frau von Michael Caine will nichts mit ihm zu tun haben. Die Tochter will nichts mit ihm zu tun haben. Also, mit wem muss er pennen? Roberto Bologna. Und damit halt natürlich der Kreis sich schließt, haben die beiden dann auch noch Sex. Ne? So sagt es zumindest Michael Caine in seinen Terrortronen-Umschnitten, ja. Also, was halt passiert ist halt, dass die beiden halt in eine Prügelei geraten. Nothing's wrong with the Lost Play, Money. The Lost Play, die dann aber halt sehr aussieht oder soll so aussehen soll wie halt eine homosexuelle Begegnung. Ja, das würde Robert Bologna Michael Caine von hinten in den Arsch ficken. Exakt. Das kommt so, in dem Moment, wo das Bett zusammenkracht, in dieser lustigen kleinen Rangelei, die beiden miteinander haben, die Haushälterin ein, die sowieso immer ein böses Auge auf Michael Caine geworfen hat. Yep. Ist halt völlig, völlig schockiert und bekreuzigt sich. Man sieht die Szene auch im Trailer und im Off-Text sagt dann Michael Caine so, nee, Quatsch, in der nächsten Szene. Sagt so, irgendwie sagt er dann so, ja, zu einem Überfluss habe ich dann auch noch mit ihm geschlafen. Also der Witz ist halt der, dass er sagt so, ja, ich bin ein bisschen verstimmt, dass Robert Bologna praktisch mit zwei Mitgliedern meiner Familie geschlafen hat. Und damit meint er sich halt, ja. Wovon man annehmen muss, kann man natürlich nur, Ironie, muss man davon ausgehen, Nö, aber ich würde es jetzt auch so, ich meine, jetzt auch beim Wort nehmen, was würde jetzt danach, auch diese Situation noch stärker irgendwie schließen, als wenn die beiden dann auch noch miteinander, es ist ja eh schon alles verschränkt. Ein Ouroboros der Lust. Ja. Alle treffen sich beim Frühstück wieder und ich mach's jetzt einfach mal kurz, alles löst sich in Wohlgefallen mehr oder weniger aus, weil Jennifer, und da hast du noch gesagt, ganz passend, was ist das für ein Auftritt, Jennifer, die gerade ja wegen ihrem Suizidversuch die Nacht im Krankenhaus verbracht hatte, kommt aus ihrem Taxi getänzelt, super happy mit einem neuen Typen, den sie kennengelernt hat und den sie jetzt liebt und deswegen will sie von Michael Caine auch nichts mehr wissen und fragt halt, ob sie jetzt in Rio noch bleiben darf für eine Zeit lang mit ihrem neuen Stecher. Was für ein Bullshit, ey. Und ja, Demi so Moore bleibt dann auch, um noch ein bisschen Spaß zu haben. Und Robert Bologna und die Ehefrau von Michael Caine ziehen sich zurück, um eine Unterredung zu haben. Und Michael Caine sitzt ganz alleine da, was er ehrlich gesagt verdient hätte. Aber dann stellt sich noch heraus, dass er und seine Frau dann nochmal versuchen, ihre Beziehung zu reparieren. Ja, alles im Off-Text. Das ist so dann das die erste dann Szene, wo Michael Caine dann nochmal, nee, das ist im On sogar. Es gibt noch diese Szene zwischen ihm und der Ehefrau. Ja, es gibt dann diesen Abspann, worüber er dann halt noch weiter erzählt. Genau. Und da erzählt er dann, dass er versucht, mit seiner Alten wieder zusammenzukommen und ja, es braucht nur ein paar Monate, aber dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen ja im Haus Beimer. Jeder Hut findet seinen Deckel. So wie bei Traumschiff. Am Ende ja löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ja, und er sagt dann auch so, ja, manchmal muss man auch irgendwie mal so den Füller in die andere Tinte stecken, um zu erkennen, was man am heimischen Herd als Gutes hat. Und das ist, so ehrlich gesagt, so ein feiges Cop-Out. Totaler Scheiß. Was in diesem Film passiert ist. Das ist und dann auch Scheiß noch dieses Ding, dass er und Roberto Bologna am Ende noch Bros sind. Was halt, das ist crazy. Dass Demi Moore noch mit ihm spricht. Das ist halt, oh mein Gott. Dass diese Leute überhaupt nicht ausschließlich mit Anwälten miteinander kommunizieren. Ja, überhaupt kommunizieren, ja. Also wirklich. Du hast übrigens noch ganz richtig gesagt, ich würde das gerne wiederholen, weil ich es sehr gut fand. Dass also alles, das auch vieles erklären würde, wenn irgendwie Jennifer am ersten Tag in Rio schon angefangen hätte, so ein weißliches Spaßpulver zu nehmen. Und das halt, und ihre ganzen Handlungen von dem Punkt an davon bestimmt werden, das würde auch, wäre auch noch eine Erklärung. Wenn sie stark kokainabhängig wäre, dann würde der Film auch Sinn ergeben. Ja. Und der Vater den Fetisch hätte. Man bräuchte beide Elemente. Der Vater hat auch schwer kokainabhängig. Oder halt auch die ganze Zeit Koks nimmt, ja. Das war die 80er, 1984. Blame it on Rio. Ja, das wahrscheinlich genauso wie Haribo kaufen können. In jeder Ecke. In diesem Sündenpfuhl. Oh, ich möchte den Film und jetzt recht eigentlich auch diesen Podcast mit so einem Gartenschlauch abspritzen jetzt oder so. Ja. Ja. Ich frage dich dann einfach mal. Das war auch nicht befreiend. Was, nee, es war keine Erleichterung. Ja. Hat mich nicht erleichtert, es hat mich noch mehr belastet. Ja, stimmt. Es ist wirklich einer der seltenen Fälle, wo man nicht sagen kann, es tat gut, darüber geredet zu haben. Und vor allem das Ding ist, ich finde es halt komisch, weil bei mir ist so, wie gesagt, ich finde halt so, und das geht dir genauso, ich finde Sexfantasie nicht schlimm. Ich finde auch creepy Sexfantasie nicht unbedingt schlimm, wenn es halt Fiction ist und so weiter. Aber irgendwie findet dieser Film halt auf so einem komischen Grat statt, der so missglückt und unappetitlich ist. Ja, sehr. Ja, es ist einfach irgendwie, aber ja. Those were the times. Also, dann Felix, genau, dann sag doch mal, ob du ihn empfehlen würdest oder nicht. Klares Nein. Auch hier klares Nein. Und auch diesmal kein relativ klares Nein. Ja. Nope. No, no, no, no, no, no. Save yourselves. Genau. Nein. Und guck den auch nicht am Valentinstag, was ja sowieso zumindest dieses Jahr technisch nicht wirklich mehr möglich ist. Also wenn ihr von dem Film, wenn euch von dem Film warm ums Herz werdet, dann sind sie abartig. Lasst es euch gesagt sein. Nee, aber es stimmt, man kann halt. Ich bin da normalerweise sehr, sehr vorsichtig mit solchen, das ist widerlich oder so. Wenn ihr von dem Film. Nee, als Date-Movie kriegt er von mir auch -8 Stinkmorchel, ja, mindestens. Dann würde ich mir lieber Schindlers Liste oder so angucken. Ein Eisbucket, ja, ja. Mhm. Besserer Date-Film als das, auf alle Fälle. Na, Satan Tango oder so. 8 Stunden lang nur irgendwelche Kühe. Die. Ach, Satan Tango ist der Film, ja genau. Ja, ja, ja. Ja, aber was für eine Rückkehr, wa? Gleich ja, in die Vollen. So, erstmal so gleich. Gleich in die absoluten. Hier so rein. Absoluten sumpfigen, tiefen Abgründe der menschlichen Sexualität. Mhm. Wie gesagt, so abgründig ist es ja eigentlich, wirklich nur so eine spießige Altherrenfantasie, ja, aber die groß. Präsentation ist halt, oh, lass mal. Es ist alles ist Chiffre, alles ist Symbol für irgendwas. Was, ja. Also, ja. Es gibt ja noch mehr Filme in der Hinsicht. Es gibt ja hier diesen Bo Derek-Film, mein Mann, der Geist oder so. Ja, aber da ist sie ja auch voll, also da ist sie ja, glaube ich, sogar schon mit der 20. Aber ja, es ist mega unappetitlich auch, ja. Es ist generell Bo Derek, alles was mit Bo Derek. Stichwort Altherrenfantasie, ja. Ja. Das stimmt. Puh. Ja, aber Michael Caine, wie gesagt, ist halt jetzt auch nicht der, er hat, ich glaube, der ist wirklich halt so ein Schauspieler, der halt eben wirklich auch Sachen mal macht, so für die Winterterrasse und so, weil er hat ja auch Michael schon... Michael Caine hat letztes Jahr noch in diesem Hexenjägerfilm mit Vin Diesel mitgespielt. Ja, ja. Als dessen Alfred. Ja. Michael Caine kennt da nichts, er ist ein Journeyman, ja, er ist ein Handwerker. Scheißegal. Ja. Ey, also wirklich, die Leute machen immer Witze über Nicolas Cage, aber... Ja. Nicolas Cage macht in solchen Filmen normalerweise noch die Hauptrolle. Ja. Michael Caine immer so Stichwort. Ach, vielleicht kommt er deswegen immer davon, weil er tatsächlich immer nur den Alfred-Verschnitt vorstellt oder Wobei so. Weil Judi Dench halt auch in einem Vin Diesel-Film, in sehr schlechten Vin Diesel-Film mitgespielt hat. Ja. Das ist richtig. Das ist aber, wie gesagt, in Zeiten, wo Robert De Niros Karriere Realität ist, muss sich eigentlich niemand mehr für irgendwas schämen. Ah, oh, Dirty Grandpa. Ja. Ja, genau, apropos. Wir hätten Dirty Grandpa auch gucken können. Ja, Nein. Das können wir uns ja mal für den nächsten Valentinstag. Ist auch bestimmt super romantisch und stimmungsvoll. Ist auch kein lüsternes Stöhnen gewesen. Ja, ich glaube, das hat sich übertragen jetzt tatsächlich. Aber ich freue mich. Ja, sind wieder da, Bitches. Yeah! Diesmal, die nächste Folge kommt wahrscheinlich zeitnäher. Ja. Nicht wieder 2,5 Monate oder so, das wäre sehr schade. Vielleicht kommen wir wieder in unseren 2-wöchigen Rhythmus. Der nächste Film wird dann auch wieder in Deutschland sein, wo ich nicht weiß, welcher das ist. Aha. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Ich meine, wir haben noch ein paar, glaube ich, auf der Liste, aber was dann. Okay, achso, aber der Ekelfaktor von Blame It on Rio ist höher als Supernasen, ne? Ah, Supernasen ist schon schwer. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen, also. Nee, ich bin gerade immer noch am Überlegen, weil es ist halt keine einfache Frage. Doch, ich würde Blame It on Rio tatsächlich sagen. Mehr, Blame It on Rio ist schlimmer. Weil es ist auch mehr, es sind mehr incestuöse Elemente auch da. Ja. Ja. Ja. Uff. Belastend. Ja. Ja. Und damit... Also, Entschuldigung, weißt du noch, was du sagen wolltest, eben zum Thema deutschen Film, den wir vielleicht oder so... Deutscher Film, den wir gucken, ja, keine Ahnung. Also, I don't know. Dann lasst euch überraschen und wir uns auch. Ja. Wow, aber einstündiger Podcast, Mann, ey. Einstündiger ist es nicht, es ist ein fast zweistündiger Podcast und es ist nur eine Folge. Einteiliger Podcast, ja. Wollte ich sagen. Genau. Hast du noch irgendwelche Filme, die du empfehlen möchtest? Okay, ganz schnell. Ich wollte ihn eigentlich nicht empfehlen. Ich empfehle ihn auch nur eingeschränkt. Aber da wir gerade bei geschmackloser Behandlung von sexuellen Themen sind, ich habe letztens im Kino gesehen Elle von Paul Verhoeven mit Isabelle Huppert. Ein französischer Film über eine Frau, die, Warnung, also wirklich alle Trigger-Warnings für den Film, die brutal vergewaltigt wird. Das ist schön, dass wir für deine Filmempfehlung Trigger-Warning kriegen, aber die ganze Folge lang keine einzige gebraucht haben. Du hast recht, Scheiße. Das Konzept von Trigger Warning in diesem kleinen Fall nochmal demonstriert, wie sinnvoll das ist. Naja, das kann schon, also gut, es ist, aber... Lass uns bitte nicht über Sinn und Sinnlosigkeit Trigger Warning jetzt anfangen. Aber was ich sagen wollte ist, der Film handelt von Isabelle Huppert's Charakter, wie er brutal vergewaltigt wird am Anfang des Films und dann halt eine sehr eigene Art hat, damit umzugehen. Der Film ist sehr gut gespielt, sehr gut, sehr komisch zum Teil und nach hinten raus mega abgefuckt. Und eins muss ich dazu, es ist kein Vergewaltigungsrache-Drama. Es ist eher eine schwarze Komödie und mehr sag ich nicht, aber wirklich, auch da hatte ich das Gefühl, also der Film ist Meilen besser als Blame It on Rio, aber auch da habe ich das Gefühl, dass tonal was versucht wird, was zum Teil gelingt in dem Fall, aber was ich halt auch nicht wirklich schlucken konnte am Ende. Haha, schlucken. Hast du eine Filmempfehlung, Felix? Ich habe in den letzten 2,5 Monaten nur einen einzigen Film gesehen. Ja, yep. Und? Das war diese Doku über Carrie Fisher. Ah, ja. Und ihre Mutter, Dörte Fischer. Und ihren Bruder, Creepy Fischer. Der war okay. Der wird's für mich, also diese HBO-Doku, die war echt schön, ja. Nee, ich bin ansonsten ein sehr guter Debbie Film. Reynolds heißt die, ne? Debbie Reynolds hat Mutter von Carrie Fisher. Genau. Sehr schillernde Frauen, sehr, also ja. Mhm. Und natürlich ein sehr guter Film auch von dem bekannten Horrorregisseur. dem bekannten Horrorregisseur Wie heißt das nochmal? Stuart Gordon. Stuart Gordon. Wenn es der ist, den du meinst. Ich weiß nicht, welchen Film du empfehlen Stuart Gordon, willst. Natürlich. Felix, bin gespannt. Empfehle ich Castle Freak. Das ist ein Film über über den titelgebenden Castle Freak, der in einem Schloss in Italien wohnt, das dem Präsidenten von Full Moon Pictures gehört und sich dessen wegen als günstiger Drehort quasi aufgedrängt hat. Und in diesem Film von Stuart Gordon wirkt der großartige Jeffrey Combs mit. Und er ist wirklich großartig. Castle Freak. Ja. Über einen Castle, über einen Freak, der in einem Castle wohnt. Genau, ja, in einem Castle, deswegen auch der Castle Freak. Okay, verstehe. Huh. Und okay, ja, das ist sehr gut. Mhm. Horrorfilm. Also er ist gruselig, nicht lustig. Ja, aber es hat halt auch psychologisch. Es ist auch sexy ein bisschen. Ja. Auch okay. Klingt interessant, klingt echt, ja. Klingt interessant, ja, cool. Danke. Ja. Und das war Folge 17. Ja. Der Sommerschule für Film und Fernsehen, die erste im Jahr 2000. Yay! Ich freue mich wirklich. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Genau. Und hattet frohe Weihnachten. Catchmas haben wir leider verpasst. Aber Catchmas. Wir haben sogar das orthodoxe Catchmas im Januar verpasst. Ah, ja. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an IM Stiefel. Du weißt, was du gemeint bist. ich bin Felix Deutschland. F-Deutschland auf Twitter. Ich bin Fall Felix Gernswort. Ich bin Alex, Alexandra Schulz. Und mein Twitter-Handle ist @alexandraplatz. Meine Stimme ist vielleicht irgendwann wieder normal oder auch nicht. Unsere Webseite ist www.sophiefee.de. Ja. Und unser Twitter. Auf Facebook ist es www.facebook.com/sophiefeeberlin. Genau. Und auf Twitter findet man uns unter @sophiefee_berlin. Genau, besucht uns. Und schreibt uns eine E-Mail, weil die haben wir, die von Kerstin haben wir gelesen und mit euch geteilt. Eventuell hat vielleicht auch zu viel geteilt, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, genau. Haben wir zwei Hörer verloren. Oh nein. Selber schuld dann. Ja, wir leben gefährlich, ne? Risiko. Wie gesagt, schreibt uns Mails an sophiefeeberlin@gmail.com. Sehr gerne. sophiefeeberlin@gmail.com. Mhm. Da haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Genau, ich wollte einen Podcast empfehlen, nämlich Unendliche Geschichten. Ah, ja, cool. Von Kollegin Johanna. Und deren Freundin... Marion haben zusammen einen Podcast Unendliche Geschichten, wo sie halt über bestimmte Themen halt über Popkultur reden und dazu dann Filme Traurige ranziehen Filme. Und genau, also weinen, es gibt einen Podcast über Weinen und aber auch einen über Star Wars, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist auch ein wundervoller Popkultur-Plauder-Podcast. Ja, verlinken wir bei uns im Blog www.sophie.de oder www.sophiefeeberlin@wordpress.com/sophiefeeberlin. Ihr werdet es auch über Google finden. Ja. Die meisten Leute haben an dieser Stelle sowieso schon abgeschaltet. Aber wir verabschieden uns jetzt endgültig für diese Folge. Bis zum nächsten. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Might have been the free and easy laughter in the air. Might have been the moonlight on the sea. Might have been the warm and friendly feeling everywhere. But something wild came over you and me. And we felt our inhibitions melt away the snow. Though we tried to fight it, you and I. Just about the time discretion should have said hello. We watched our good intentions wave goodbye. What if we both went a little bit crazy? Blame it on Rio. What if our hearts got a little bit hazy? Blame it on Rio. What if we acted like fools, broke a few rules? What do we care? Blame it on Rio. What if we both went a little bit crazy? Blame it on Rio.